Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncut mit Taste. Einer neuen Spezialfolge Uncut mit Taste sogar, denn wie bei dem damaligen PlayStation-Event, als die PlayStation vorgestellt wurde, die neue, haben wir natürlich auch zum jetzigen Xbox-Event, das diese Woche Dienstag vonstatten ging, eine Spezialfolge, in der wir uns ausschließlich mit der Xbox beschäftigen. Aber vorher natürlich erstmal, ich bin's wie immer, Merlin, und natürlich ist auch Joe dabei, mein Co-Moderator und Co-Host dieses fantastischen Podcasts. Joe, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Hatten ja jetzt innerhalb der WG eine zweitägige oder fast zweitägige LAN-Party hinter uns und hatten dementsprechend sehr viel Spaß und Freude. Und auch das Xbox-Event hatte ja eigentlich Freude versprochen. Merlin und ich saßen schon super gespannt mit fantastischer Spaghetti Carbonara vor dem Fernseher, nur um dann, ja, nur leider hat dann Microsoft nicht so ganz mitgespielt, aber dazu kommen wir ja gleich. Richtig, ich habe uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Hätte ein fantastischer Abend sein können. Naja, so schlimm war er auch nicht, aber immer ganz lustig, Meckern macht ja auch Spaß. Aber ja, wir nehmen schon viel zu viel vorweg. Auf jeden Fall werden wir, wie schon erzählt, heute nur uns mit der Xbox One beschäftigen, wie sie jetzt heißt. Wie Joe schon gesagt hat, hatten wir gerade eine sehr schöne LAN-Party, auch deswegen haben wir jetzt nicht schon etwas früher, wie ja vorher schon mal gesagt wurde, dass wir es vielleicht machen. Leider haben wir es nicht geschafft, schon etwas früher die Folge aufzunehmen. Deswegen kriegt ihr sie ganz normal am Sonntag zu hören. Das ist ja aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie besonders viele spektakuläre Informationen gewesen wären auf dem Event oder das Ganze sowieso allgemein spannend gewesen wäre überhaupt, hätten wir vielleicht uns doch aufgerafft und schon ein bisschen früher noch zwischen Tür und Angel eine Folge aufgenommen. Aber so haben wir uns einfach die Zeit genommen. Einfach weil wir auch wussten, so ja, wahnsinnig viele spektakuläre News gibt es da letztendlich eh nicht zu berichten. Aber wie gesagt, ich nehme schon wieder ein bisschen viel zu viel vorweg. Wir werden diese Folge ganz normal aufbauen nach Themen. Das heißt also, wir machen es nicht wie bei der PlayStation, wo wir es rein chronologisch gemacht haben, sondern wir gehen das Event themenspezifisch durch, einfach weil chronologisch bei dem Event jetzt kaum Sinn macht. Wir werden natürlich über alle wichtigen Fakten reden, über Hardware, Software, allgemein die Ausrichtung der Konsole, Online-Anbindungen etc. etc. Also alles, was irgendwie auf dem Xbox-Reveal-Event gesagt wurde. Wir werden auch außerdem auf die Sachen eingehen, die in den letzten Tagen noch zusätzlich dazu bekannt geworden sind. Einige Gerüchte, die sich bestätigt haben, einige neuere Informationen um das Event herum, direkt danach und auch die folgenden Tage kamen natürlich noch einiges an Infos zusammen, das wir jetzt auch noch hier zusammenfassen werden, von daher ist vielleicht auch ganz gut, dass wir es nicht gleich direkt danach gemacht haben. Und ich würde sagen, wir legen direkt gleich los, in der Hoffnung, dass es diesmal vielleicht keine 2 Stunden werden, wie es bei der PlayStation waren. Joe wird anfangen und wird erstmal ein bisschen über ja die allgemeine Ausrichtung der Xbox, das Design reden, also die Sachen, die jetzt quasi gleich am Anfang des Events auch klar gemacht wurden, in welche Richtung es gehen soll mit der neuen Xbox. Genau, also die neue Xbox heißt ja, wie vielleicht bei allen mittlerweile bekannt, Xbox One. Und damit hat sich Xbox eben doch, oder Microsoft sich eben doch entschieden, sie nicht wie alle anderen Xbox 720 oder Xbox Infinite oder wie auch immer zu taufen, sondern wirklich sozusagen wieder einen Schritt zurück zu machen und zur Xbox One überzugehen. Also man verhindert so, dass nach der 720 man sich gefragt hätte, was dann danach kommt. Eine 1000, was weiß ich was. 1024, wäre vielleicht doch ein bisschen schwierig geworden. Deswegen Xbox One. Aber natürlich hat auch die One im Namen noch einen ganz anderen Hintergrund. Und zwar wurde auch schon vor dem Bekanntwerden des Namens, wurde schon in den ersten Minuten der Präsentation irgendwie darauf hingewiesen, auf Entertainment, auf Komfort, auf All Entertainment in One. Und das ist eben das, worauf Microsoft mit der Xbox One zielt, nämlich die Xbox One soll eben das eine Gerät für euer Wohnzimmer sein. Ja. Sie soll die gesamte Unterhaltung in eurem Wohnzimmer lenken, steuern und sozusagen das völlig im Zentrum eures Wohnzimmers stehen. Und das bedeutet natürlich damit auch, dass Microsoft mit der Xbox One den Fokus eben nicht nur auf Videospiele oder nicht nur auf Videospiele legt, sondern eben auch auf alle anderen Formen des Entertainments, nämlich Fernsehen, Internet und was es da noch alles gibt. Und das hat man auch gleich in der Präsentation gesehen, nämlich das erste, was vorgestellt wurde, ist nämlich die Möglichkeiten, die die Xbox One eben dem Konsumenten bietet beim Fernsehen. Und zwar ist es so, dass es über Xbox Live, über die Sprachsteuerung des verbesserten Kinects eben möglich ist, ganz bequem vom Spielen zum Fernseher zu wechseln, umzuschalten auf verschiedene Kanäle, dass während man Fernsehen guckt, noch andere Applikationen laufen lassen kann, Spiele, Filme, Internet Explorer, Skype, alles Mögliche. Also es soll ein fliegender Wechsel und ein simultaner Ablauf zwischen verschiedenen Applikationen möglich sein. Man kann über die Snap-Funktion auch jederzeit, während ein Film läuft, während ein Spiel spielt, zurück zum Home-Bildschirm gehen, das ehrlich gesagt ähnlich aussieht wie das momentane Xbox Live-Design auf der Xbox 360, aber auch natürlich Ähnlichkeiten zum Windows 8-Betriebssystem hat. Es soll dementsprechend aber auch möglich sein, also sie sagen halt, ja, mittlerweile ist es super schwierig auch, wenn man TV guckt, zu finden, was man guckt. Ich habe eher das Gefühl, das Problem ist, dass nichts Geiles läuft. jedenfalls das gibt es dann auch. Das geht natürlich hier in Deutschland, aber ja. Da gibt es einen integrierten TV-Guide, wo man dann sich anschauen kann, auf welchen Kanälen was läuft. Man kann sich anschauen, was momentan von vielen Leuten auf Xbox Live geschaut wird, über den Trending-Bereich, was von Freunden geguckt wird, was eben empfohlen wird, was überhaupt gerade läuft. Ein fliegender Wechsel ist eben möglich dadurch, dass Kinect eben erkennt, auf welchen Channel man muss sich keine Channel-Nummern mehr merken. Man kann also, wenn man in Amerika MTV gucken will, einfach sagen Xbox MTV und die Xbox schaltet automatisch auf MTV, und wenn man dann wieder auf den Internet Explorer will, kann man das auch machen. Und was für die Amerikaner vielleicht auch noch interessant ist, dass natürlich das sehr beliebte Fantasy-Team-Modell, was in der NBA oder auch bei der NFL in Amerika sehr viel Anklang findet, dass man da, während man ein NBA-Spiel guckt oder ein NFL-Spiel guckt, live die Daten von seinem eigenen Fantasy-Team mit aktualisiert kriegt. Das sind alles natürlich auch Spielereien, die wahrscheinlich Amerikanern vor allem interessiert. Du kannst ja mal kurz noch klären, was quasi Fantasy-Football, Fantasy-Basketball überhaupt genau ist. Also so als, das gibt's ja bei uns in Deutschland vom Prinzip her nicht. Ja, genau. Also Fantasy-Football oder Fantasy-Basketball ist eben ein ähnliches Prinzip, wie ihr es vielleicht vom Kicker-Manager-Spiel kennt oder auch von anderen Seiten, die sowas machen wie Communio. Man stellt sich sozusagen ein Fantasy-Team zusammen aus allen Spielern, die es in der NBA oder in der NFL gibt. Man hat da meistens ein begrenztes Budget und muss sich dann überlegen, welche Spieler man in sein Team holen will. Und je nachdem, wie diese Spieler im realen Leben, also in der richtigen Saison, punkten bzw. Assists machen, Blocks, Steals und so weiter, also im Basketball jetzt, kriegen die Spieler eben basierend auf ihrer Leistung Punkte, und damit auch du als sozusagen Manager des Fantasy-Teams kriegst dann auch Punkte für dein Gesamtteam. Normalerweise spielt man das dann natürlich in einer Liga mit vielen Freunden oder eben mit allen anderen, die das spielen, und versucht dann am Ende eben nach einer Saison eben das Team zu haben, was zusammen die meisten Punkte gemacht hat. Und ist in Amerika sehr beliebt, hierzulande in Europa wahrscheinlich eher nur in Sachen Fußball und da vielleicht auch ein bisschen weniger, aber ja. Kennt man vielleicht. Ja, richtig, kennt man vielleicht. Also ist auf jeden Fall schon wieder, es ist halt relativ Amerika-spezifisch auf jeden Fall. Also auch wenn es das hier in Deutschland gibt, glaube ich, das ist ein etwas wesentlich kleineres Ding. Wobei natürlich in Amerika einfach auch wesentlich mehr große Sportarten gibt als in Deutschland, wo es ja eigentlich nur der Fußball ist, der in dem Maße so groß ist. Richtig, und natürlich auch die amerikanischen Sportarten sehr viel mehr Stats liefern, die man dann schön in Punkte umwandeln kann. In Deutschland ist es dann meist so die Spielnote eines, die schon an sich sehr, manchmal sehr subjektiv ist vom Kicker, und natürlich so Sachen wie Tore oder Vorlagen, aber da gibt es dann aber nicht so viele Sachen, wie es jetzt beim Basketball oder beim Football gibt. Ja, klar. Genau. Und was natürlich noch weiterhin so als ein Indiz dafür gesehen wird, dass eben Microsoft sich vermehrt auf Entertainment-Branche im Breiten aufgestellt ist, dass sie jetzt eine eigene exklusive TV-Serie angekündigt haben, die vielleicht auch erst nur die erste von vielen sein wird, und zwar eine Miniseries zu Halo. Mhm. Man versucht da also einen ähnlichen Weg zu gehen, wie momentan ja HBO sehr viele erfolgreiche Serien veröffentlichen, die 10 bis 12 Folgen haben und extrem beliebt sind, wie zum Beispiel Game of Thrones. Ja. Und man hat sich dabei keinen geringeren als Steven Spielberg an Land gezogen, der die ganze Serie, der ist ja nur Produzent oder Director. Das haben sie ehrlich gesagt nicht gesagt. Das ist noch nicht so ganz klar, was Steven Spielberg macht. Also er ist auf jeden Fall involviert. Er ist involviert, ja. Und hat dann in einer Videoansprache gesagt, wie sehr er sich auf dieses Projekt freut und so weiter. Was man ihm auch durchaus abnimmt, immerhin. Ja. Also. Er ist ja auch einer, der schon längere Zeit auch schon immer mal wieder Ausflüge ins Videospielgenre gemacht hat. Also auch das The Blob-Spiel auf der Wii ist ja auch, da hat er ja auch seine Finger im Spiel gehabt zum Beispiel. Und er hat ja schon öfter mal gesagt, dass er sehr interessiert ist an Videospielen. Er hat auch viele, also einige Lizenzen hat er auch immer noch quasi in seinem Besitz, was Videospielverfilmung und so angeht. Also er macht relativ viel in dem Bereich, ja. Genau. Und allgemein haben sie ja gesagt, dass die dass die ganze Steuerung einfach und intuitiv sein soll. Ich habe jetzt Kinect 2.0 schon erwähnt, aber natürlich auch soll alles gut über einen Controller steuerbar sein oder eben über Smart Glass, also die Applikation für Smartphones, Tablets und so weiter. Also die Xbox soll auf jeden Fall über verschiedene Peripheriegebiete gut steuerbar sein, intuitiv sein, schnell sein, instant, wie man auch so schön sagt, und eben das gesamte Entertainment, den gesamten Entertainment-Bereich irgendwie abdecken. Ja. Willst du jetzt mal deine Meinung dazu sagen, oder? Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, vom Prinzip her ist es halt genau so. Also die Xbox wird eine Entertainment-Box. Ehrlich gesagt war es ja so, als wir zusammen geguckt haben, nachdem ich die ersten anderthalb Minuten der Anfangsansprache von dem Herren gesehen habe, der eben für Microsoft die ganze Veranstaltung da geleitet hat, habe ich schon sofort gesagt, das wird eine Entertainment-Box. Und genau so ist es dann jetzt letztendlich auch. Also dieses ganze Kompatibilität mit anderen Geräten, Zentrum des Wohnzimmers, die Xbox kann jetzt alles. Sie kann Fernsehen, sie kann Blu-Rays wiedergeben, Musik, Internetsuche und so ein Kram. Du machst quasi alles noch über die Xbox. Ja, grundlegend würde ich behaupten, die Ausrichtung ist schon schlau. Also sich quasi von Sony zu distanzieren, indem man eher in der Entertainment-Richtung geht. Und es scheint auch tatsächlich so, dass Microsoft sich da ein bisschen eher in Konkurrenz jetzt mit zum Beispiel so wie Apple und Google sieht, als weniger mit Sony und Nintendo. Was natürlich jetzt aber auch schon mein größter Kritikpunkt ist, sie haben halt zu Spielen so extrem wenig gesagt, dass es schon, also schockierend ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber ich fand es halt krass, dass es ein Event war, dass offensichtlich in Richtung Core-Gamer gecatert war. Ich meine, die Xbox ist eine Spieleplattform. Xbox war es, Xbox 360 ist es immer noch, auch wenn sich das natürlich bei der Xbox 360 ein bisschen mehr in dieses Entertainment-Ding entwickelt hat, ist sie immer noch eine Spieleplattform. Und sie haben ja auch schon gesagt, sie wollen die E3 nutzen, um viel über Spiele zu reden, aber sich trotzdem so sehr auf dieses ganze Fernsehding zu stürzen und Spiele so außen vor zu lassen, fand ich schon echt sehr gewagt. Und also war für mich auch definitiv irgendwie, wie gesagt, nachvollziehbar, aber ne, das rechtfertigt für mich noch nicht unbedingt. Und außerdem muss ich auch sagen, war dieses ganze Entertainment-Ding halt so Amerika-spezifisch, dass ich auch das Gefühl hatte, diese Veranstaltung war halt für die Entertainment-Sparte von Microsoft Amerika und nicht für Xbox für den Rest der Welt. Also weißt du, es war so ein spezifisches Publikum, das damit angesprochen werden sollte, dass wir als Spieler aus Europa, habe ich das Gefühl, überhaupt nichts mehr hatten, was für uns da relevant interessant war, weißt du? Also wir als Spieler aus Europa, die sich nicht wahnsinnig für diese ganzen Fernseh- und USA-spezifischen Sachen wie Fantasy Football League und sowas interessieren und gleichzeitig allgemein irgendwie Spieler sind und überhaupt eben und vor allem europäische Spieler sind und eben nichts mit dem amerikanischen Markt überhaupt zu tun haben, wir hatten da vom Prinzip her nichts, was uns da für uns da interessant und relevant war, oder? Ich bin echt sehr negativ überrascht aus der Sache rausgegangen. Ich meine, das Ding ist ja, sie haben ja schon vornherein gesagt, wir wollen euch die Vision vorstellen und genaues zu spielen und so weiter oder sehr viel zu spielen auf D3. An sich eine logische Aufteilung. Das Problem ist jetzt nur, natürlich, man präsentiert ja, oder jeder erwartet, dass man eine Spieleplattform präsentiert. Natürlich kann man sagen, man möchte nicht schon das ganze Pulver raushauen, was Spiele und so weiter angeht, aber trotzdem muss man ja trotzdem den Fokus deutlich machen, wir präsentieren eine Spielekonsole. Ja. Das ist aber eben nicht der Fall gewesen. Der erste Eindruck von der neuen Xbox ist eine Entertainment-Konsole, die auch spielen kann, wenn Korrekt, man will. Ja. Wodurch man sagen könnte, warum stellt ihr eine neue Xbox vor? Ihr hättet es auch komplett neu nennen können. Ihr hättet eine komplett neue Hardware-Serie sozusagen starten können. Aber der Name Xbox ist für alle Gamer wahrscheinlich erstmal mit dem Gaming verbunden. Und auch für alle Leute, die sich für Entertainment interessieren. Ich frage mich jetzt auch, da waren doch bestimmt auch keine Leute dabei, die sich für besseres, intelligentes Fernsehen interessieren. Und die haben doch nicht das Xbox-Review geguckt. Also weißt du, was ich meine? Ich meine, das Zielpublikum, das sie dann damit quasi erreichen wollten, hat gar nicht zugeguckt, weil Xbox eben eine Spielkonsole ist, eine Spieleplattform. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir gehen gerade schon so ein bisschen sehr ins Fazit. Wir sollten uns das vielleicht noch ein bisschen zurückhalten. Ja, vielleicht was noch zu den Möglichkeiten, das Wechseln zwischen Applikationen und so weiter. Alles schön und gut. Ja. Aber auch ich habe mich dann dazwischen jemand gefragt, wann hatte ich mal das Gefühl, während ich Star Trek gucke, mir jetzt Kinokarten für Star Trek 2 kaufen zu müssen, mir einen Trailer anzugucken und noch mit meinem Kumpel darüber zu skypen. Ja, richtig. Das ist so ein bisschen Multitasking. Klar, man möchte es zeigen, dass es geht, aber letztendlich, glaube ich, relevant ist das, tue ich das eigentlich fast nicht. Und auch da wieder, das muss man natürlich auch dazu sagen, auch da wieder wäre relevant gewesen, Spiele und Internet Explorer, wobei natürlich Internet Explorer und Spiele ist natürlich Bullshit, aber ist halt Microsoft, also muss den Internet Explorer erwähnen, was wahrscheinlich ehrlich gesagt der größte Kritikpunkt an der Internetfähigkeit der Konsole sein wird, aber Spiele sind halt quasi der prädestinierte Raum, in dem dieses Multitasking quasi relevant ist. Ich meine, wir PC-Spieler kennen das standardmäßig, dass wir immer mal wieder während des Spielens mit Alt-Tab auf den Desktop wechseln, und wenn du nur im Hintergrund einen Guide hast oder das Wiki offen hast, um gewisse Sachen rauszufinden, wenn du einen Gegenstand gefunden hast, nicht genau weißt, was der tut und solche Geschichten. Wir sind das gewohnt, dass wir zwischen immer wieder aufs Desktop wechseln, und dafür ist es auch sehr relevant, aber gerade das haben sie eben nicht gezeigt. Sie haben gezeigt, wir gehen vom Spiel zu einer Fernsehserie und wieder zurück. Aber ich habe noch nie gedacht, während ich gespielt habe, oh, jetzt habe ich Bock, 5 Minuten lang irgendeine Fernsehserie zu gucken. Zumal ist ja sowieso so diese ganze Ausrichtung des Entertainments-Bereichs eben auch nicht auf Video on Demand, sondern eher auf dieses Live-Fernsehgucken ausgerichtet ist, was ja eh so ein bisschen im Rückgang ist, was ich auch ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt. Auch wenn man es jetzt für USA betrachtet, finde ich es ein bisschen komisch, auf dieses Live-Fernsehgucken zu gehen, obwohl es ja selbst in den USA über Hulu zum Beispiel viel mehr Leute gibt, die eben dann ihre Serie gucken wollen, wenn sie eben gerade Zeit haben und nicht sich abends um 8 Uhr vor den Fernseher setzen wollen, um es dann in dem Sinne live zu sehen. Von daher ist es sehr komisch, aber das ist halt so eine Sache. Also ich meine, selbst Live-Fernsehen ist es halt so, keine Ahnung. Klar, es kann natürlich praktisch sein, zu sagen, okay, ich kann einfach auf Fernsehen gehen, ich weiß jetzt 20.15 Uhr, ich pausiere mein Spiel, gucke jetzt eine halbe Stunde lang meine Serie und gehe wieder zurück. Aber trotzdem, ich fand auch diese Art von Präsentation ein bisschen unglücklich gewählt. Ich glaube, da gibt es bessere Bereiche, in denen man das hätte demonstrieren können. Ja, und auch die Miniseries, ich meine, ja, könnte spannend sein, aber erstens ist auch wieder die Frage, eine Halo-Miniserie, läuft die dann parallel in Europa oder nur in Amerika? Wie ist mit der Synchronisation und mit Lizenzen, alles Mögliche? Also, ich meine, ich verstehe ja schon an sich die Einbindung von US-Serien und so weiter. Ich meine, ich weiß ja, dass die ganzen US-Serien momentan extrem beliebt sind, auch in Deutschland. Auch wenn ich selbst nicht so viele davon sehe, aber sowas wie Game of Thrones, How I Met Your Mother und das ganze Zeug, das kennt man halt. Ja. Dass es durchaus erfolgsversprechend ist, aber ist halt immer so die Frage. Meistens dauert es halt Ewigkeiten, bis nach Europa kommt, wenn es dann synchronisiert wird und so weiter. Wenn man, sag ich mal, unter Studenten ist es natürlich noch so, dass man sich dann meistens noch auf Englisch angucken kann oder angucken möchte. Aber was Merlin schon angesprochen hat, die globale Bedeutung des Gezeigten ist ja fraglich. Sehr, sehr, ja, eher irrelevant irgendwie, hat man das Gefühl, ja, schon. Aber gut, da ich ja vorhin auch schon Kinect und Control und so erwähnt habe, kommen wir vielleicht mal zum etwas Handfesteren, nämlich der Hardware des Xbox One. Ja, der Hardware, das Interessante daran ist eigentlich, dass ehrlich gesagt auf dem Reveal-Event sehr wenig eigentlich spezifisch zur Hardware gesagt wurde. Noch weniger als bei Sony auch. Bei Sony gab es ja auch einige Sachen, die noch durchaus offen geblieben sind. Zum Beispiel sehr spezifisch zum GPU, also zur Grafikkarte, wurde ja gar nicht was gesagt damals. Ehrlich gesagt war es bei Microsoft jetzt am Dienstag so, dass sogar noch weniger gesagt wurde. Es gab wesentlich weniger spezifische Informationen. Allerdings ließen sich aus einigen Sachen, die später in einem Architecture-Panel quasi, also sie haben später nach der Präsentation, nach dem Ende des Events, ein Panel gegeben zur Systemarchitektur und haben da einige Sachen gesagt, die schon in dem Sinne sehr spezifisch auf andere Hardware-Details schließen lassen. Sachen, wo man quasi mit der Spekulation quasi eigentlich abschließen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt dadurch indirekt bestätigt. Dadurch kann ich euch jetzt doch relativ viel Spezifisches sagen, was eigentlich so noch nicht bestätigt ist, aber was quasi indirekt bestätigt wurde. Erstmal, was sowieso von Anfang an klar war, was sie auch schon auf dem Event gesagt haben, war, es wird ein Blu-ray-Laufwerk geben. Ich denke, das ist ungefähr das unspektakulärste von allen. Natürlich wird es ein Blu-ray-Laufwerk geben. Es gibt keine Alternative. DVD ist nicht mehr tragfähig und eine Alternative zu Blu-ray gibt es in dem Sinne auch jetzt nicht mehr. HD-DVD ist ja in dem Sinne tot. Es wird jetzt, es gab es jetzt das Erste, was jetzt so bestätigt wurde, es wird eine 500 GB interne Festplatte geben. Die wird sich auch nicht wechseln lassen. Das heißt, 500 GB sind fest. Allerdings wird es zusätzlich 3 USB 3.0 Schnittstellen geben. Und so wie es aussieht, wird es auch keine spezifischen Geräte geben, die man jetzt von Microsoft dann nutzen müsste. Das heißt, jede normale externe Festplatte, die sich über USB 2 oder 3.0 anschließen lässt, lässt sich mit dem System nutzen, sodass man in dem Sinne also alle Daten, die man auf dem System hat, irgendwie, die man nur einfach sichern möchte, kann man wahrscheinlich auch auf eine externe Festplatte ziehen. Das heißt, diese 500 GB sind auf jeden Fall erweiterbar. Es wird 8 GB RAM geben. Es war nicht ganz klar, sie haben nicht spezifisch gesagt, was für ein RAM es ist, allerdings haben sie im Nachhinein indirekt bestätigt, dass es DDR3-RAM sein wird. Also der normale Standard-System-RAM, den heutzutage in den meisten PCs verbaut ist. Also ganz klar Unterschied zu Sony, die eben mit GDDR5 auf einen eigentlichen Grafik-RAM setzen. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch schon so die größte Krux in dem Sinne bei der Hardware, wenn man sie jetzt mit Sony vergleicht, da gehe ich gleich noch drauf ein. Außerdem wird es einen HDMI-Ausgang geben, was offensichtlich ist, aber auch ein HDMI-Eingang. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal zur PlayStation zum Beispiel. Die PlayStation hat eben keinen Eingang. Das ist jetzt für Microsoft auch nur deswegen relevant, weil sie eben das TV-Signal einspeisen wollen. Das heißt, sie brauchen diesen Eingang, um eben das TV-Signal direkt in die Xbox zu speisen, damit man eben den ganzen Fernsehkram nutzen kann und auch darüber steuern kann. Jetzt nochmal zurück zum RAM quasi, also erstmal noch, ja, die CPU habe ich ganz vergessen, es wird auch eine 8-Kern-CPU sein, sie haben nicht gesagt, was für eine sein wird, so wie es aussieht, wird es einfach, also es war ja schon angekündigt, dass es eine AMD sein wird, es wird wahrscheinlich dieselbe Architektur, die Jaguar-Architektur sein, die es auch in der PlayStation verbaut ist. Der Grafikchip, wie gesagt, dazu haben sie gar nichts gesagt, es war ja von Anfang an klar, dass es vom Prinzip her dasselbe System sein wird und dieselbe Architektur wie bei der PlayStation, also dieselbe Art von Grafikchip von AMD. Allerdings ist es so, dass der Grafikchip, sie haben es im Nachhinein auch indirekt bestätigt, indem sie gesagt haben, wie viele Transistoren sie verbauen, wie viele Berechnungen sie gleichzeitig machen können. Dadurch wurde quasi schon indirekt bestätigt, dass der GPU, also der Grafikchip, tatsächlich schwächer sein wird als der von Sony, was die reine Power angeht quasi, also die reine Rechenleistung. Das muss jetzt nicht pauschal heißen, dass die Spiele schlechter aussehen. Das heißt nur einfach, dass der Grafikchip einfach ein bisschen langsamer ist. Das hat allerdings auch mit dem DDR3-RAM zu tun. Darauf werde ich jetzt nochmal eingehen. Also DDR3-RAM. Sony vom Prinzip her verbaut mit seinem GDDR5-RAM einen Grafik-RAM. Da haben wir ja schon drüber geredet, als damals das Sony-Reveal-Event war, also das zur PlayStation 4. Und diese Art von RAM ist eigentlich kein System-RAM. Sony, baut da ein bisschen drum rum, passt sein System so an, dass es funktioniert und hat dadurch aber feilschnellen RAM, also eigentlich der schnellste RAM, den es derzeit auf dem Markt gibt, zur Verfügung, wohingegen der DDR3-RAM halt ein ganzes Stück langsamer ist. Jetzt ist es so, dass Sony da vom Prinzip her Glück gehabt hat, weil sie einfach von Anfang an auf diesen DDR-RAM gesetzt haben, auf GDDR5-RAM. Allerdings war es damals, als sie angefangen haben, die PlayStation zu entwickeln, ist man davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich realistisch gesehen bis zum Release nicht mehr als 2 GB geben wird. Sony hat dann also mit 2 GB gerechnet, hat dann relativ schnell auf 4 GB aufgestockt, als klar war, dass das wahrscheinlich möglich sein würde. Und trotzdem war es bis zum Februar, als sie es präsentiert haben, nicht klar, dass es tatsächlich 8 GB werden würden. Also Microsoft hat noch bis zum Reveal der PlayStation damit gerechnet, dass sie 4 GB haben wird und dass damit Microsoft mit 8 GB DDR-RAM, der zwar langsamer ist, aber dadurch wesentlich mehr Menge hat, weil er eben 8 GB hatte, dass sie damit quasi den schnelleren RAM haben werden. Dass Sony jetzt aber, dadurch, dass sie es kurz vor Reveal quasi geschafft haben, sich zu sichern, dass sie größere RAM-Riegel kriegen und damit quasi von der Architektur her, sie hatten eingeplant, 16 RAM-Riegel zu verbauen und dadurch, dass sie jetzt größere RAM-Riegel kriegen, können sie halt 16 RAM-Riegel verbauen, die aber größer sind und kommen damit auf 8 GB. Und damit hat Sony Microsoft vom Prinzip her überholt, weil die von Anfang an auf den DDR3-RAM gesetzt haben und auf 8 GB. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Grafikkarte schlechter ist. Weil vom Prinzip her werden die beiden wahrscheinlich ungefähr dasselbe kosten. Es ist ungefähr dieselbe Architektur. Da fragt man sich natürlich, warum ist die Grafikkarte schlechter? Liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie einfach einen gewissen Platz auf dem DAI, auf dem Prozessor und Grafikkarte sitzen, einsparen mussten, weil sie da nämlich speziellen ES-RAM draufgesetzt haben. Und das war die indirekte Bestätigung dafür, dass es DDR3-RAM ist. ES-RAM ist vom Prinzip her ein spezifischer RAM, der die Bandbreitenausnutzung zwischen CPU und Grafikkarte vergrößert. Und das ist vom Prinzip her ein kleines Hilfsmittel, das man braucht, wenn man eben relativ langsamen RAM hat. Das heißt also, DDR3-RAM, das braucht man nur, wenn man DDR3-RAM nutzt. Bei GDDR5-RAM braucht man das nicht, weil die Bandbreite mehr als groß genug ist. Und dadurch bestätigen sie quasi, dass sie diese Art von RAM nutzen, dass sie auf jeden Fall DDR3-RAM verbauen, weil sie sonst nämlich nicht brauchen würden, diese Art von Kanal. Und dadurch müssen sie quasi einen gewissen Platz aufgeben, der dann eben auf Kosten der Grafikkarte geht. Insgesamt muss man einfach sagen, Sony hat gegambelt, hat alles auf ein Pferd gesetzt und hat jetzt im Nachhinein gewonnen, was aber nicht absehbar war. Und wahrscheinlich wird rein von der technischen Voraussetzung die Xbox tatsächlich leicht hinter der PlayStation 4 liegen. Damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich auf jeden Fall nicht. Die meisten Leute in der Technikwelt, es gab schon einige geleakte Infos, konnten sich schon vorstellen, dass es so laufen würde. Die Gerüchte deuteten das so ein bisschen an. So richtig glauben konnte man das bis zum Ende nicht oder zumindest sicher war man sich nicht. Jetzt scheint es ein bisschen bestätigt zu sein. Die Grafikkarte und auch der RAM sind auf jeden Fall ein Stück langsamer als bei der PlayStation 4. Was sonst noch die Hardware angeht, ja, Controller und Kinect. Der Controller ist vom Prinzip her, ja, ohne Gimmicks, ohne Spielereien, eine Weiterentwicklung des alten 360-Pads. Es ist nicht sowas wie zum Beispiel, Sony hat ja in seinem neuen DualShock 4 eben dieses kleine Touchpad integriert und sowas. Diese Spielereien gibt es bei dem Controller nicht. Sie haben vom Prinzip her einfach nur den alten Controller genommen und an den richtigen Stellen verbessert, muss man sagen. Der alte Controller war ja vom Prinzip her auch schon der beliebteste Controller überhaupt. Der war ja nahezu perfekt, was Spielermeinung anging. Von daher war das wahrscheinlich eine richtige Entscheidung. Er ist ein bisschen dünner geworden. Das Batteriefach ist nicht mehr so hinten angebaut, so groß rausstehend, sondern ist jetzt in das Gehäuse integriert. Dadurch ist er ein bisschen flacher geworden. Er wiegt vom Prinzip her dasselbe. Was natürlich relevant ist, es gibt aber tatsächlich immer noch ein kleines Batteriefach. Das heißt, man muss wieder Batterien wechseln, was ehrlich gesagt relativ unverständlich ist, finde ich. Warum sie nicht einfach wie bei der PlayStation integrierten Akku drin haben, den man wieder aufladen kann, finde ich irgendwie unsinnig. Aber naja, es gibt auf jeden Fall ein Batteriefach. Verbesserungen sind außerdem das komplett überarbeitete D-Pad. Ich glaube, das war so der größte Kritikpunkt am alten. Da waren sich wohl alle einig, das alte D-Pad war einfach zu ungenau, zu wackelig, war einfach nicht besonders gut. Das haben sie komplett überarbeitet. Erfahrungsberichte haben wir logischerweise noch nicht, aber sieht schon mal auf jeden Fall auch schon wesentlich besser aus als beim alten. Da kann Joe bestimmt gleich noch ein bisschen was zu sagen. Sie haben außerdem neues Rumble eingefügt. Es gibt zwei neue Rumble-Motoren. Einmal im Hauptbody, zwei wie vorher auch. Jetzt aber auch zwei oben an den Triggern. Und die können auch spezifisch angesteuert werden von den Spielentwicklern. Das heißt, es gibt rechts oder links, also es gibt eine Unterscheidung. Sie nennen das HD-Rumble. finde ich ein bisschen, naja. Also ich finde es ein bisschen sehr aufgebauscht. Das ist bestimmt ganz nett im Nachhinein, wie das jetzt wirklich groß auf die Spielerfahrung auswirkt, wage ich mal zu bezweifeln. Auf jeden Fall noch relevant. Es gibt keine Abwärtskompatibilität mit dem alten Pad. Die Funkstruktur hat sich wurde leicht umgebaut. Sie haben die Funkstruktur überarbeitet, sodass es schnellere Reaktionszeiten gibt. Vom Prinzip her ist das ehrlich gesagt nicht wahnsinnig nötig gewesen. Ist natürlich trotzdem ein nettes Feature. Ich glaube, im Alltag wird man das kaum bemerken, aber dadurch sind eben die alten Pads nicht mehr verwendbar mit der neuen Konsole und umgekehrt auch. Neue Pad mit der alten Konsole nicht verwendbar. Man muss also auf jeden Fall neue haben. Und ich glaube, das Relevante ist natürlich noch für die Hardware, Kinect ist standardmäßig dabei. Ist auch benötigt, Joe hat es gerade schon gesagt, Sprachsteuerung war in der Präsentation ein wichtiger Faktor, auch Erkennung von Bewegungen, von Gesichtern, derartiges, ist alles über Kinect und Kinect wird auch standardmäßig ausgeliefert. Grundlegend, es gibt natürlich einige Verbesserungen, auf die Details werde ich da jetzt nicht eingehen, ist ja großteilig auch irrelevant. Sie haben einfach die Auflösung nochmal ein ganzes Stück gepusht, also sie nehmen jetzt ein 1080p auf jeden Fall auf. Es ist wesentlich weniger anfällig gegenüber schlechten Lichtverhältnissen, was wohl bei dem alten Kinect auch ein großes Problem war. Sobald gewisse Beleuchtungsverhältnisse da waren, hatte Kinect Probleme damit, gewisse Bewegungen und spezifische Gesten und sowas zu erkennen. Das ist jetzt wohl nicht mehr der Fall. Sie haben da wohl sehr dran gearbeitet. Es gibt jetzt auch einige Videos im Internet schon, wo halt gezeigt wird, dass quasi in kompletter Dunkelheit Kinect dich trotzdem immer noch erkennen kann und dich sieht, weil es eben eine Art Night Vision hat. Es erkennt außerdem den Nutzer und meldet ihn vom Prinzip her sofort an, sodass du eigentlich nicht mehr dich über deinen Gamertag selbst anmelden musst, sondern es erkennt Gesichtsfeatures, weiß, dass du das bist und meldet dich automatisch an. Das ist wohl angeblich mit bis zu 6 Leuten gleichzeitig möglich, also auch in der Familie nutzbar. Jeder kann sein eigenes Gamertag auf die Konsole speichern und die Konsole erkennt einfach, wer in den Raum kommt und wer sie benutzt. Das Ganze wird sprachgesteuert, das haben wir auch schon gesagt, Xbox ne, on, dann schaltet sich die Xbox ein, wenn du sie im Ruhezustand hast. Da gab es auch diesen sehr schönen Satz in der Präsentation, Xbox Go Home, der jetzt im Nachhinein, ich bin mir fast sicher, für einige sehr lustige Memes sorgen wird. Aber der natürlich eigentlich nur dafür gedacht ist, dass die Xbox auf den Homebildschirm zurückkehrt. Bessere Bewegungssteuerung habe ich gerade schon erwähnt. Sie erkennen jetzt auch wesentlich spezifischer, zumindest angeblich, Mimik und Stimmung. Sie haben schon eine Demo dazu gezeigt, also das System erkennt im Gesicht, wie gerade die Stimmung ist und das geht natürlich in so eine Richtung, dass später vielleicht auch Videospieldesigner und Videospielpublisher und Hersteller das nutzen können, um tatsächlich dynamisch in einem Spiel auf die Reaktionen des Spielers zu reagieren. An sich eine ganz spannende Sache, muss man jetzt mal abwarten, was da letztendlich draus wird. Ich glaube, der größte Kritikpunkt ist eigentlich, und das ist auch, glaube ich, überhaupt ein relativ relevanter Punkt für die Diskussion gleich, Kinect ist immer an. Kinect muss immer an sein, damit die Sprachsteuerung quasi immer auf Befehle reagieren kann. Und Kinect muss auch immer an sein und erkennt dich quasi immer im Raum, damit es eben auf dich reagieren kann und weiß, wer du bist, damit es sich quasi sofort mit deinem Gamertag anmelden kann. Das bedeutet natürlich auch, dass Kinect tatsächlich alles mitkriegst, was du tust und sagst. Natürlich betont Microsoft, dass Kinect nur auf die Befehle achtet und nur die Befehle rausfiltert, die für Typen, die Xbox relevant sind. Aber das bedeutet natürlich trotzdem, dass Kinect auch alles hören muss, um diese Befehle rauszufiltern. Da haben wir ja schon so einige Horrorszenarien irgendwie aufgezeigt, quasi, was das bedeuten könnte. Kinect beobachtet dich beim Schlafen. Wenn es sogar tatsächlich mit Night Vision in der Nacht sehen kann, dann ist das auch gar nicht so unrealistisch. Ja, das ist, glaube ich, so ein relativ, ja, sagen wir jetzt mal, strittiger Punkt, wie damit umgegangen wird. Es wäre lustig, wenn sich die Xbox nachts anmacht, weil sie neidisch auf deine, oder weil sie eifersüchtig auf deine Freundin ist. Zum Beispiel. Oder irgendwelche anderen Sachen. Ich bin die einzige Person, die du in deinem Leben brauchst. Also ich finde es auch, das ist sehr gut, wie gesagt, da können wir gleich noch drüber reden. Ich glaube, das wird so der größte Punkt in der Diskussion sein. Noch kurz zwei kleine Sachen. Einmal zur Abwärtskompatibilität des ganzen Systems. Kurz gesagt, gibt's nicht. War ja schon irgendwie abzusehen, war ja bei der PlayStation 4 vom Prinzip her genauso. Durch die komplett neue Struktur und die komplett neue Architektur des Systems gibt es keine Abwärtskompatibilität. Man muss also seinen Xbox 360 behalten, was jetzt ja nicht so spektakulär ist. Ich bin mir fast sicher, dass es irgendwelche, keine Ahnung, wie man das da nennt, HD Plus Remakes oder so geben wird von erfolgreichen PS3 und Xbox 360 Spielen für die neuen Plattformen. Aber auf jeden Fall wird es keine Abwärtskompatibilität erstmal geben. Und Installation, die früher optional war, ist auf jeden Fall Pflicht im neuen System. Danach ist allerdings auch die Blu-ray nicht mehr nötig fürs Spielen. Das heißt also, man kann danach die Blu-ray einfach rausnehmen und ins Zimmer schmeißen. Sobald es installiert ist, braucht man sie nicht mehr zum Spielen. Ja, das ist jetzt so erstmal das Wichtigste zum Hardware-Teil. Wie gesagt, das Strittigste, glaube ich, ist das Kinect Always On. Da kannst du vielleicht ja gleich mal einsteigen, wenn du willst. Und ich meine, zum Controller wirst du bestimmt auch noch was sagen wollen. Ja, also erstmal so zum technischen Kram nochmal an sich. Ich hatte ja schon das Gefühl, während sie die Hardware-Specs so ein bisschen vorgestellt haben, dass man sich sehr mit Details zurückgehalten hat, eben weil man wusste, dass man in der Hinsicht gegen Sony ein bisschen abstinkt. Ja. Wahrscheinlich haben sie es auch ein bisschen anders vorgestellt. Es waren ja alle nach, also beim Sony-Event war es ja auch schon so, dass relativ viele Sachen vorbekannt waren. Nur beim RAM waren sich, es gab ein paar Gerüchte, die sagten, Sony baut doch 8 GB, aber eigentlich hatten sich alle schon auf 4 festgelegt. Und ja, die 8 GB RAM auf dem Sony-Reveal war eigentlich das, ja, der größte Wow-Effekt, was Hardware anging, weil niemand oder fast niemand eben damit gerechnet hat und was eben auch Microsoft nicht und es sich jetzt eben zeigt, dass Sony da wahrscheinlich wirklich im Endeffekt aufs richtige Pferd gesetzt hat. Ja. Ja, und wie gesagt, also wie du auch schon gesagt hast, die PlayStation 4 ist jetzt ein bisschen stärker, aber das glaubt, das wird sich bei Multispielen nicht so große Auswirkungen haben. Es werden minimal Unterschiede sein. Ich glaube, die Unterschiede, die man dann vielleicht sehen kann, sind dann bei zwischen Exklusivspielen, also wenn dann vielleicht ein Halo 5 versus ein Killzone 4, wäre es möglich, je nachdem, wie gut die Entwickler die Hardware bereits beherrschen, dass eben PS4-Exklusivtitel besser aussehen werden. Aber ja, man muss mal schauen, auch wie viel das Ganze kosten soll. Zumindest habe ich jetzt auch einen Artikel gelesen, dass die Hardware innerhalb der Xbox One schon relativ gut verbaut ist. Microsoft hat anscheinend daraus gelernt, aus dem ROD-Desaster von der Xbox 360 gelernt. Die ganze Hardware scheint viel besser darauf abgestimmt zu sein, auch die Hitze dann auch gut aus der Konsole rauszuleiten. Hoffen wir mal, dass es dann keine größeren Hitzeprobleme bei der Xbox One mehr geben wird. Ja, definitiv. Genau, zu Kinect Always On. Oder erstmal zum Controller vielleicht. Also der Controller, der sah für mich sofort aus, also ergonomisch gesehen war der Xbox 360 Controller vielleicht der beste Controller, den ich jemals in der Hand hatte. Er passt ergonomisch einfach super in die Hand. Und ich war auch sonst mit dem ganzen Controller sehr zufrieden, mit den Triggern und so weiter. Da hatte der DualShock 3 auf jeden Fall so seine Probleme. Aber das Digipad, also das Xbox 360 Digipad ist einfach so schwammig, so ungenau. Vor allem bei Spielen wie zum Beispiel Dark Souls, wo du die ganze Zeit mit dem Digipad im Menü arbeiten musst, ist es unfassbar anstrengend, mit dem Digipad zu arbeiten. Ja. Und das neue Digipad sieht viel genauer aus. Du hast dann nicht mehr diesen komischen Kreis, der so rumwabbelt, sondern du hast eindeutig, wie bei Sony auch, diese 4 Richtungstasten. Und das sieht auf jeden Fall schon sehr viel besser aus, was die Response angeht. Inwiefern dieses HD, wie nennt sich's, HD, Rumble, ja. Inwiefern das jetzt wichtig ist, ich stelle mir schon ganz, ganz interessant vor, dass wenn du als Ego-Shooter spielst, wenn du mit R2 eben schießt, dass zum Beispiel nur R2, rumbelt. Ist wahrscheinlich dann auch etwas, was man jetzt nicht so arg bewusst wahrnimmt, aber was in dem Sinne schon, zum Gesamterlebnis auf jeden Fall beitragen wird. Von daher ist es, glaube ich, sind das alles, glaube ich, sinnvolle Verbesserungen. Ja. Das mit dem Batteriefach verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, klar, ich vermute dass Microsoft einfach wieder mehr Recharge-Packs verkaufen will. Also du kannst ja bei der Xbox das ja auch machen, sie so einen Akku kaufen, den du dann da dran bappst und den du dann immer aufladen kannst, aber das musst du halt extra dazu kaufen, was halt super nervig ist. Ja. und unnötig. Ja, und Kinect. Zum Kinect selbst, also das, was Kinect 2.0 kann, ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja, definitiv. Die Sprachsteuerung scheint super zu funktionieren. Auf der Präsentation wurde dann auch, wurden dann auch die Sprachbefehle dann auch mehrmals verändert. Also nicht nur Watch TV, sondern Xbox TV oder, also du konntest anscheinend durch über mehrere Befehle das gleiche Ziel erreichen. Auch was die Erkennung der Bewegungssteuerung angeht, das was Präzision angeht und so weiter, sieht es sehr gut aus. Schon, also es scheint auf jeden Fall sehr viel präziser zu funktionieren, zum Beispiel die Wiimote, selbst mit dem Wii Plus Aufsatz. Ja. Ah ja, und noch was. Das fand ich auch noch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du das gleiche Gefühl hattest, aber während Sony schon so ein bisschen demütiger war in seiner ganzen Präsentation, hat sich der Typ, der Kinect vorgestellt hat, noch hingeschenkt gesagt, ja, wir übertragen ganz, weiß nicht, 2 Gigabit pro Sekunde Daten zwischen Kinect und Dingsbums. That's rocket science technology. Ja, sowieso. Science and magic. Ja, es ist so. Wo ich mir dann auch gedacht habe, naja, ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Ja, vor allem ist Rocket Science so ein Unspiel. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du halt schon mit wissenschaftlichen Begriffen, also wenn du quasi, ne, auf Wissenschaft hinzielen willst, dann sagst du doch nicht Rocket Science. Ich meine, Rocket Science, das klingt halt so plakativ unwissenschaftlich, dass man dir das schon wieder sagen kann, das war eigentlich genau das, der falsche Begriff dafür. Also ich meine, ja, keine Ahnung. Ja, klar, sie waren schon ein bisschen, sie waren schon sehr cocky auf jeden Fall, was das anging. Ja, aber dazu vielleicht später noch bei der Software mehr. Ja. Ja, aber Kinect, dass Kinect immer dabei ist, das war ja abzusehen und klar, Microsoft möchte ja auch, dass alle Entwickler mit Kinect arbeiten können, weil sich halt auch durch Kinect zugegebenermaßen auch wirklich viele spielerische Ideen möglich werden, neue. Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, also allein das Gefühl, dass Kinect halt die ganze Zeit in meinem Wohnzimmer sozusagen halbwegs mithört, was ich zu sagen habe, eben weiß, dass wenn ich mich hinsetze und den Controller hebe, dass ich jetzt, dass ich es bin, der gerade den Controller hebt und mich dann automatisch ins Spiel weiterleitet und so weiter. Das finde ich schon alles extrem gruselig. Und wir haben ja auch schon mal in der Folge darüber geredet, über dieses Patent, dass eben Microsoft eben über Kinect sicher gehen will, dass wenn du als sozusagen derjenige, der einen Film kauft, über Xbox Live, über Video on Demand, dass Kinect sicher gehen will, dass auch wirklich du erstens im Zimmer bist und zweitens, wie viele Leute auch noch zusätzlich im Zimmer sind. Ob das nicht schon eine private Aufführung ist, was man da macht und man das dann eben nicht mehr darf und sich erst Leute aus dem Zimmer entfernen müssen. Also solche Szenarien klingen dann danach nicht mehr so unrealistisch und wir haben es damals gesagt, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass Microsoft in der Hinsicht was macht. Aber ich bin mir ehrlich zu sein nicht mehr so ganz sicher mittlerweile. Ja. Was man, glaube ich, nicht ganz klar erwähnt hat, ist ja, dass Spiele dadurch, dass sie jetzt installiert werden und an den Gamertag gebunden sind, also er hat ja gesagt, du installierst jedes Spiel jetzt auf die Konsole und brauchst dann auch den Disk nicht mehr im Laufwerk haben. Das ist aber eben damit verbunden, dass das Spiel an den Gamertag gebunden ist. Ja, da wollte ich halt nachher noch beim Gebrauch. Genau, da sagen wir nachher noch was dazu. Ja. Und auch da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten für Microsoft zu verhindern, dass es dann andere Spieler spielen und so weiter. Dazu kommen vielleicht später noch mehr. Aber generell, Datenschützer werden sich die Haare raufen. Und auch ich fühle mich bei dem Gedanken auf jeden Fall nicht sehr viel wohler. Ja, ich mich irgendwie auch nicht. Also wie gesagt, ja, das ist schon genauso, wie du es gerade gesagt hast, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe. Vom Prinzip her ist es schon beeindruckend, was das Ding kann. Ein Stück weit, aber andererseits ist eben dieses Können auch damit verbunden, dass es dadurch auch, also ne, es ist beeindruckend, was es kann, aber es ist gruselig, was es macht. Es ist schon cool zu sehen, wie man mit Sprachsteuerung, auch mit sehr geringer Latenz für Sprachsteuerung, muss ich sagen, ist natürlich immer noch in dem Sinne ein Stück weit irrelevant, weil es immer noch eine höhere Latenz sein wird, als wenn du es direkt mit dem Controller steuerst. Das heißt, es wird also, wenn eher gimmicky Einsatz wahrscheinlich in Spielen haben. Aber trotzdem ist es schon beeindruckend, was sie damit machen können. Aber was sie damit letztendlich vor allem auch machen, ist eben dieses Always on, also immer dieses Kinect ist immer da, hört immer zu, guckt immer hin. Zumindest watching you. Richtig, also ein bisschen das Gefühl hat man. Ich weiß noch nicht so genau, sie haben mir noch nicht gesagt, ob das tatsächlich so ist, dass die Konsole nie ganz aus ist. Sie haben ja diesen Ruhezustand mit vorgestellt. Ich meine letztendlich, du kannst ja immer einfach den Stecker ziehen. In dem Moment kann es gar nicht im Standby sein. Es richtig, ja. Aber es ist auch sowieso die Frage halt, ob es diesen Unterschied zwischen Ruhezustand, der Ruhezustand ist ja quasi diese Möglichkeit, wenn du weißt, ich komme später nochmal wieder, kannst du das Spiel pausieren, in Ruhezustand gehen, die Konsole fährt so halb runter, aber ohne Bootzeit kannst du sie einfach wieder anschalten. Wenn du sagst, Xbox on, geht die Konsole an und du bist sofort wieder im Home und sofort wieder im Spiel drin. Ich weiß nicht, ob das quasi dafür gilt, für diesen Ruhezustand und ob du sie einfach dann zusätzlich einfach ausmachen kannst, ob sie dann im Standby ist und einfach wirklich Kinect auch aus ist, weil du es ja in dem Moment nicht mehr brauchst und die Konsole wirklich anmachen musst, damit das alles wieder funktioniert, oder ob selbst, wenn du es richtig im Standby hast und nicht nur im Ruhezustand, ob selbst dann das Kinect einfach noch aktiv ist und du wirklich auch sagen kannst, Xbox on und sie dann anfängt zu booten. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das tatsächlich in der Tat ziemlich gruselig auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil ich ja auch nicht derjenige bin, der jetzt gerne nach jeder Talk-Session sozusagen den Stecker zieht, weil es... Ist ja auch in dem Sinne unnötig, solange du keinen richtig, solange du keinen Standby hast, das halt durchgehend Strom verbraucht, was ja bei den derzeitigen Konsolen nicht der Fall ist, dann ist es ja auch unnötig. Keine Ahnung, muss man jetzt mal abwarten, aber so grundlegend zeichnet das ein etwas merkwürdiges Bild, das muss ich auch sagen. Ja, vor allem, wir haben es ja auch vorher schon drüber gehabt, Microsoft war ja jetzt erst neulich in diesen kleinen Skandal mit Skype verwickelt. Stimmt, In der Microsoft URLs aus Skype Konversationen kopiert und überprüft hat auf Phishing-Seiten. Und klar, man sagt natürlich, man achtet auf die Privatsphäre und so weiter, aber es ist möglich und man muss auch sagen, es kann auch sein, dass das Kinect eben auch für von kriminellen Personen oder so für andere Sachen missbraucht wird. Also du hast auf jeden Fall einen Zugang in die Wohnzimmer von anderen Menschen. Ja, allein schon. Ist halt einfach ein Sicherheitslücke, das stimmt definitiv. Und diese ganze Skype-Sache nochmal für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Microsoft hat ja Skype übernommen, schon vor einiger Zeit. Und es gab letztens mal einen Skandal, das Ganze ist rausgekommen, in dem in einer Firma intern über Skype Gespräche geführt wurden. Da wurden halt auch URLs der Firmen-Webpage rumgeschickt und mit Passwörtern und dergleichen. Und kurz darauf gab es eben von der firmeninternen Online-Security eine Meldung, dass es einen unberechtigten Zugriff von außerhalb gibt. Und dann dachten sie natürlich, das wäre als erstes ein Angriff von außen, aber sahen dann eine IP-Adresse aus Redmond, USA, da wo übrigens das Microsoft-Headquarter ist, fanden das sehr verrückt, leiteten das dann an eine Online-Security-Firma weiter, die das Ganze überprüfte und einige Tests auch durchführte mit Skype und eben URLs einspeiste, um zu gucken, ob es kurz darauf auf diesen URLs eben Zugriffe von Microsoft gab. Und das war tatsächlich der Fall. Daraufhin wurde sich an Microsoft gewendet und es gab eben eine Frage, was das Ganze denn solle. Und Microsoft erklärte sich, oder Skype erklärte sich im Namen von Microsoft quasi, mit einem einfachen Auszug der AGBs, wo eben drin steht, dass sie sich vorbehalten, dass Skype-Sessions und URLs, die in diesen Skype-Sessions ausgetauscht werden, überprüft werden können auf Phishing- oder Spam-Inhalte, also aber nur auch auf Phishing- und Spam-Verdacht hin. Das ist ja an sich relativ, na sagen wir mal, das ist grenzwertig, aber in Ordnung. Andererseits sieht die Praxis ja eben ganz anders aus, weil eben die Seiten, die diese Security-Firma da online testweise über Skype verschickt hat, waren eben überhaupt nicht Spam oder Phishing verdächtig, allein schon von der Art der Seite her, eben vom HTTP-Protokoll und sowas, war es offensichtlich, dass es keine Seiten waren und außerdem wurde auch nicht der Inhalt überprüft, sondern es wurde einfach standardmäßig quasi wie ein Bot die Seite aufgerufen und versucht eben über Zugangsdaten auf die Seite zu kommen. Das sind schon sehr zweifelhafte Praktiken. Da gab es auch einen ziemlich großen Aufschrei in den USA. Einige Datenschutzorganisationen haben sich da sofort Alarm geschlagen und gesagt, das kann so nicht sein. Direkt nach dieser ganzen Aktion dann dieses Always-on-Kinect zu haben, das eben dann in deine Wohnung guckt und sich auch schon quasi das Recht rausnimmt per Patent, zu überprüfen, ob jetzt alle die Leute auch, die da spielen, berechtigt sind zu spielen und sowas. Gerade in dem Lichte macht das natürlich das nochmal so ein bisschen, ja, so ein extra Schlucken, glaube ich, verursacht das so bei dem einen oder anderen, gerade auch bei Datenschützern. Ob das denn wirklich alles so in... den richtigen Bahnen abläuft. Aber das müssen wir jetzt erstmal abwarten, würde ich sagen. Also das ist ja alles jetzt noch relativ, nicht frühzeitige Spekulation, aber derzeit wissen wir halt eben noch nicht, wie es konkret nachher aussehen wird. Aber ich würde sagen, ja, Hardware ist jetzt auch genug geredet. Gehen wir rüber zur Software. Eigentlich ja das Relevanteste für uns. Eigentlich das Relevanteste, was auf dem Event ein bisschen kurz kam, um es mal so zu formulieren. Man hat auf jeden Fall angekündigt, dass im ersten Jahr der Konsole 15 Exklusivtitel für die Xbox One zu erwarten sind, wovon 8 neue IPs seien. Und man hat auch ein paar Spiele-Publisher auf der Bühne gehabt. Der erste war Electronic Arts, die dann auch gleich gesagt haben, dass es eine Special Relationship zwischen EA und Microsoft gibt und nähere Details soll man dann in der nächsten Zeit erfahren über diese Special Relationship. EA hat dann ein paar Titel aus seiner EA Sports Reihe vorgestellt, also FIFA, Madden, NBA und UFC. Ist dann darauf eingegangen, wie man versuchen kann, den modernen Sport in Spiele zu integrieren. Man hat da eine neue Engine dafür eigens kreiert und hat dann ein paar Render-Trailer meiner Meinung nach gezeigt, also wie das theoretisch aussehen könnte, was ehrlich gesagt gar nicht so spektakulär aussah. Also ich kann jetzt zu den anderen Serien nicht so viel sagen, wie das wahrscheinlich grafisch aussehen wird, aber bei FIFA Zumindest die Spieler, die sie verwendet haben, die sahen schon so aus, als könnten sie direkt aus dem Gameplay sein. Aber die ganze Rasentextur und so weiter war viel zu detailliert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich, wenn man später von oben drauf guckt, dass das die Spielgrafik sein wird. Man hat so angekündigt, dass es jetzt vielleicht möglich sein kann, dass das Publikum vielleicht ein bisschen dynamischer ist und nicht mehr nur aus reinen Polygonplatten besteht. Ja. Aber das wird sich alles zeigen. Also wirklich Gameplay hat man leider nicht davon gesehen, so dass man auch nicht wirklich sagen konnte, die Xbox One jetzt oder wie FIFA oder Sportspiele von EA auf Next-Gen-Konsolen wirklich aussehen werden. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Man hat angekündigt, dass es innerhalb des sehr beliebten Modus FIFA Ultimate Team, was vielleicht einige, wenn es FIFA-Spieler unter euch gibt, vielleicht einige Leute kennen, was ja auch ein bisschen mit Fantasy Football und so zu tun hat, dass es darin gehend exklusiven Content geben wird. Manche haben, inklusive mir, haben das erst falsch verstanden gedacht, der ganze Modus ist exklusiv für die Xbox One, was sogar ein bisschen spektakulär gewesen wäre, weil ich genau weiß, wie beliebt dieses Feature in FIFA ist. Aber auf der Facebook-Page von FIFA hat sich EA nochmal ganz klar geäußert, natürlich wird es auch Ultimate Team auf allen anderen Konsolen, also zumindest auf der PlayStation 4 und auf dem PC geben. Es wird einfach nur exklusiven Content für die Xbox One geben, innerhalb dieses Features. Ja. Dann kam noch die Microsoft World Studios kam dann noch auf die Bühne mit einem unfassbar unsympathischen Chef. Ja, allerdings. Der ungefähr so kurze Arme hatte wie ein T-Rex. Unfassbar schleimig aussah. Der hat dann davon erzählt, ja, wie viele tolle kreative Teams momentan daran arbeiten, Titel oder Exklusivtitel für die Xbox zu entwickeln, für die Xbox One. Der erste, der davon vorgestellt wurde, war Forza 5. Mhm. Nichts Spektakuläres in dem Sinne. Ich glaube, jeder von uns hat erwartet, dass Forza Motorsport 5 kommt, genauso wie jeder erwartet, dass Gran Turismo 6 irgendwann kommen wird. Ja. Man hat einen kurzen Ausschnitt aus dem Spiel gezeigt, aber auch da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass es keine Gameplay-Szenen waren, sondern auch wieder nur ein reiner Render-Trailer, der auch gar nicht so spektakulär aussah, wie ich meine. Natürlich, die Autos sahen gut aus, aber zum Beispiel, wie hieß das, Drive Club? PS4 sah auch nicht schlechter aus, was die Autos anging. Also ich glaube, der Unterschied zu Drive Club, nur um das kurz einzuwerfen, war vor allem, dass man in Drive Club tatsächlich in dem Sinne Spielszenen gesehen hat, als dass man wirklich die Autos in der Engine gesehen hat. Ja. Also bei Forza sah es wirklich eher aus wie ein Pre-Render-Trailer, der nicht Engine-Material war. Und bei dem Drive Club sah es eher so aus, als ob man tatsächlich in der Engine die Autos sieht. Also man hat jetzt von der Engine an sich nicht viel gesehen, außer ein bisschen Asphalt und die Autos halt, aber die Autos sahen schon so aus, als ob das die Modelle wären, die sie halt eben in der Engine haben, wohingegen das bei Forza eher nach einem Trailer eben aussah, der nichts mit der Engine zu tun hat. Ja, also mehr wurde dazu auch gar nicht gesagt. Ich denke, wir müssen da bis zur E3 warten, bis wir da auch erste Gameplay-Schnipsel zeigen. Dann sollte Remedy so ein bisschen im Rampenlicht stehen und das wurde auch recht spannend, wie ich finde, eingeleitet und zwar, ja, besondere Spielereignisse sind immer so erste Mal, die man so in Spielen hat. Das erste Mal irgendwie Halo Multiplayer lokal gezockt oder das erste Achievement bekommen und so weiter und anscheinend möchte Remedy, die ja auch für recht spezielle Erzählweisen irgendwie bekannt sind mit Max Payne und Alan Wake, eben das Ganze auf eine neue Stufe heben und etwas völlig noch nie Dagewesenes erstellen und zwar soll es das neue Remedy-Spiel zum ersten Mal so die Spannung von TV-Serien mit eben Spielspaß aus den Videospielen kombinieren. Mhm. Und das hat sich alles super spannend und innovativ irgendwie angehört. Und dann hat man auch einen kurzen Trailer gesehen. Man hat ja Live-Action-Szenen gesehen und zwischendrin immer wieder Spiele-Szenen. Man hat aber noch nicht wirklich erfahren können, was jetzt damit gemeint ist mit dem mit der Kombination von beiden. Also zuerst war ich mir gar nicht mal sicher, ob der Live-Action-Teil einfach nur Teil des Trailers ist und nicht Teil des Spiels. Aber anscheinend ist es wirklich Teil des Spiels oder in einer Kombination mit dem Spiel. Es sollen also beide Medien auf jeden Fall zusammen funktionieren. Remedy hat dazu jetzt bisher nur ein Statement abgegeben, dass how you play the game impacts the show and the show informs how you play the game. Also ja. Es soll auf jeden Fall irgendwie eine Interaktionsmöglichkeit zwischen beiden Medien geben. Mehr dazu wurde noch nicht gesagt, was ich ehrlich gesagt extrem schade fand. Viel gesagt und wieder nichts gezeigt, aber man muss wahrscheinlich bis zur E3 auch da abwarten, wie das Konzept genau funktionieren soll. Also wir haben da auch schon ein paar Szenarien durchgespielt, aber wir sind uns auch bei der Durchführbarkeit und so weiter nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Aber generell natürlich interessanter Ansatz, wie das jetzt durchgeführt wird oder ausgeführt wird, bleibt abzuwarten. Grafisch, das, was man das bisschen Spielerische, was man gesehen hat, sah jetzt auch, ja, nicht so spektakulär aus, man hat auch wirklich nicht viel gesehen, auch da bleibt es wieder abzuwarten. Ja. Das letzte, was man da noch sehen konnte, was Spiele angeht, war die Weltpremiere von neuen Call of Duty. Also war Activision auf der Show vertreten. EA und Activision auf einer Show, da haben wir uns auch schon gedacht. Genau die richtigen Publisher haben sich gefunden. Jedenfalls Call of Duty Ghost hat sich der Typ von Activision hingestellt und gesagt, ja, man möchte jetzt endlich weg von Modern Warfare und man möchte eine völlig neue Welt erschaffen und völlig neue Charaktere, neue Geschichten erzählen. Und was dabei rausgekommen ist, ist Call of Duty wie eh und je. Meiner Meinung nach. Man hat eine neue Engine anscheinend, hat dann auch versucht, darauf hinzuweisen, wie viel besser das jetzt aussieht als die momentanen Teile auf den Current-Gen-Konsolen. Bessere Charaktermodelle, bessere Modelle von Hunden und so weiter. Aber auch da hatten wir nicht das Gefühl, dass da wirklich Gameplay gezeigt wurde. Auch da sah alles relativ, pre-rendered aus. Weiß nicht, ob du mir dazu stehen würdest. Doch, würde ich auf jeden Fall. Also, ja, werde ich leider ein bisschen was zu sagen, aber so grundlegend, Es sah auf jeden Fall nicht spektakulär aus. Killzone 4 sah meiner Meinung nach auf der PlayStation 4 sehr viel besser aus und sah auch viel mehr nach Gameplay aus, als jetzt eben das, was bei Call of Duty Ghost gezeigt wurde. Insgesamt, was zu dem gezeigten muss man einfach sagen, es gab eigentlich keine richtige Gameplay-Demonstration. Es stand nie jemand da. Es stand auch keiner von den Entwicklern da, sondern es waren immer nur Publisher, der den Controller in die Hand genommen hat und so mal so ein bisschen in die Spielwelt reingeführt hat, wie das eben bei Sony der Fall war. Man hat, wie gesagt, auch relativ wenig Zeit insgesamt auf die Spiele in Anführungszeichen verschwendet und hat sich eher auf das andere Kram konzentriert, so dass man zu dem Software-Line-Up noch gar nicht so viel sagen kann, leider. Also man wurde sehr oft auf die E3 verwiesen und die ist jetzt auch in 3 Wochen und ich gehe jetzt auch davon aus, dass man da schon auf jeden Fall herausfinden wird, welche Spiele denn wirklich dann im Launch-Line-Up drin sein werden und so weiter. Was feststeht, ist natürlich, dass die ganzen Multi-Spiele wie Watch Dogs, Thief, Assassin's Creed natürlich auch auf der Xbox One erscheinen werden. Wer hätte das gedacht? Als vielleicht leichte Vorausschau, was Software angeht, was Exklusivtitel angeht, kann man vielleicht sagen, Critic hat auf seiner Website schon gesagt, dass das da bis dato angekündigte Rise, also bis dato für die 360 angekündigte Rise auch für die Xbox One oder nur für die Xbox One erscheint. Rise Son of Rome, was vorher als Operation Kingdom, also als Codename Kingdom bekannt war, sollte vor allem ein Kinect-Spiel werden. In der neuen Presseabteilung ist das gar nicht mehr so sicher, also es soll anscheinend auf jeden Fall Kinect mit beinhalten, aber auch mit dem Controller steuerbar sein oder vor allem mit dem Controller steuerbar sein. Abzuwarten, wie das aussieht. Es gibt jetzt auch Gerüchte, dass Rare momentan eine alte IP von ihnen reaktiviert und auf der E3 enthüllen wird. Exklusiv für Xbox One. Die meisten vermuten, dass es sich dabei um Killer Instinct halten soll, weil sich Microsoft letztes Jahr erst die Rechte darauf wieder verlängern lassen. Ja. Ich weiß nicht, ob du Killer Instinct kennst. Ich kenne das halt so, wie ich Killzone kenne und so. Also es sind halt so, mir sagt das was, aber gespielt. Mir sagt das ehrlich gesagt gar nichts. Echt? doch, sagen tut mir das schon. Glaubst du, ist das sowas wie ein Beat'em-up sein oder sowas ähnliches? Es kommt halt darauf an, inwiefern sie sich halt eben an den alten Spielen orientieren. Also ich meine, Wiederbeleben ist ja immer so, ne? Ja. In Anführungsstrichen oft heutzutage. Keine Ahnung, muss man jetzt abwarten, was da letztendlich draus wird. Also so grundlegend, war es ein Beat'em-up damals. Also wie es jetzt, Aber man weiß natürlich nicht, es könnte natürlich auch genauso gut ein neues Perfect Dark oder ein neues Banjo-Kazooie sein. Also Perfect Dark würde ich zum Beispiel viel spannender finden, aber Bleibt jedenfalls abzuwarten, was da noch angekündigt wird. Was man jetzt vielleicht noch in der Gerüchteküche was da alles herum schwierig. Ich meine, Special Relationship mit EA. Ich kann mir vorstellen, dass auf der E3 auf jeden Fall nicht exklusiv, aber was auf jeden Fall gezeigt werden könnte auf der Microsoft-Konferenz wäre Neues zu Dragon Age 3. Eventuell vielleicht auch schon das neue Mass Effect. Mirror's Edge 2 schwirrt momentan so in den Gerüchten rum. Was Exklusivtitel angeht, muss man mal gucken. Also Lionhead hat dann halt noch nichts gezeigt. Da muss man mal abwarten, was die zeigen werden. Ob Epic vielleicht Gears of War weiterhin exklusiv für die Xbox bringt oder für Microsoft eben bringt. Und natürlich neues Halo. Also ich kann mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass eben Halo 5 auf der E3 gezeigt wird, weil ich meine, Halo ist halt Microsoft, Master Chief ist halt für die Xbox das, was Mario für Nintendo ist. Und es wäre schon, also ein Launch der Xbox One ohne ein Halo wäre schon sehr komisch. Ja, allerdings, das stimmt schon. Aber ansonsten, bleibt abzuwarten. Also generell würde ich eigentlich sagen, war ich relativ ernüchtert von der ganzen Softwarepräsentation. Wie gesagt, das Remedy-Spiel, also es heißt übrigens Quantum Break, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Stimmt, könnte spannend werden. Aber der Rest sah eher mäh und uninteressant aus. Also ja, es ist jetzt so eine Sache, es ist natürlich jetzt eine etwas schwere Kritik. Also ja. Microsoft hat sich natürlich dafür entschieden, das Ganze auf der E3 zu machen, was, glaube ich, grundlegend auch eine relativ schlaue Entscheidung war, einfach weil die E3 jetzt durch die Präsentation der neuen Xbox, die so spät stattgefunden hat, jetzt schon so nah dran war, dass man quasi eigentlich, man konnte eigentlich nichts anderes machen. Entweder man stiehlt sich selbst so ein bisschen die Show von der E3 oder man verzichtet auf gewisse Dinge und nutzt die E3 für Spielepräsentationen. Von daher, glaube ich, haben sie das insgesamt schon ganz schlau gemacht, wie, also zumindest, ja, sie haben es, mit der Situation, die sie hatten, sind sie zumindest ganz gut umgegangen eigentlich. Ich denke, und es scheint ja auch nicht geplant gewesen zu sein, dass die Xbox so spät vorgestellt wird. Also, das ist nämlich nicht optimal. Das haben wir, glaube ich, letzte oder vor 4 Wochen auch schon gesagt. Ja. Dass es nicht optimal ist, dass 3 Wochen vor der E3 noch ein Zusatzevent ist. Aber sie braucht dieses Zusatzevent anscheinend. Ich meine, sie hatten es angekündigt, das heißt, sie konnten da jetzt irgendwie nicht dann sagen, okay, wir lassen jetzt komplett ausfallen, machen es auf der E3. Ich glaube, es hätte für zu viel Enttäuschung gesorgt. Und ich meine, dadurch, dass sie ja sowieso diesen Entertainment-Schwerpunkt ein Stück weit haben, war es natürlich jetzt auch nicht so unsinnig zu sagen, okay, komm, die ganze Entertainment-Sache wird auf der E3 sowieso komplett irrelevant sein. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie dazu nichts mehr sagen werden auf der E3. Vielleicht noch ein paar Details dazu fallen lassen werden, aber sonst wird es wahrscheinlich außen vor sein und sie werden sich um die Spiele kümmern. Von daher macht es ja schon Sinn zu sagen, okay, wir machen dann jetzt im Fokus eben das Entertainment und gehen nachher auf die Spiele ein. Ich muss allerdings trotzdem auch sagen, dass es, also ich meine, das, was sie vorgestellt haben, war halt so ein bisschen unspektakulär, weil sie halt hauptsächlich Pre-Render-Trailer gezeigt haben. Und auch selbst wenn der Typ, der eben Call of Duty vorgestellt hat, gesagt hat, ist jetzt Gameplay, halte ich das für sehr fragwürdig, ob das wirklich Gameplay ist. Und selbst wenn es Gameplay war, und das ist jetzt eben dieser Vergleich, also ich habe jetzt vorhin noch extra nochmal, nachdem ich eben dann ein zweites Mal den Call of Duty Trailer gesehen hat, habe ich mir gedacht, naja gut, rein gefühlt würde ich jetzt sagen, Killzone sah definitiv besser aus auf der Präsentation, aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass ich damals Killzone gesehen habe, ne, hätte jetzt ja potenziell sein können, dass ich Killzone damals gesehen habe und mir das jetzt noch sehr positiv in Erinnerung habe, was Grafik zum Beispiel angeht und Technik, und das ist aber in echt gar nicht so wahr. Hab mir dann Back-to-Back also nochmal den Call of Duty Trailer angeguckt und den Killzone Trailer, und Killzone sah schon wesentlich besser aus, und vor allem dafür, dass man bei Killzone doch stark davon ausgehen kann, dass das tatsächlich Engine und Live-Footage war, muss ich sagen, überzeugt es halt noch wesentlich mehr als wahrscheinlich gerenderte Sequenzen aus Call of Duty, die trotzdem schlechter aussehen als Killzone. Muss man jetzt halt abwarten. Ich meine, zum einen ist es ein Multititel, zum anderen ist es ein Übergangstitel, der gleichzeitig auch noch auf der PS3 und der Xbox 360 erscheint. Also definitiv nicht richtig rein Next Gen, was natürlich bei Killzone was ganz anderes ist, dass PlayStation exklusiv für die PlayStation 4 erscheint. Und auch nicht für den PC. Und auch nicht für den PC, ja. Also es ist halt, ja, muss man jetzt mal abwarten. Aber trotzdem insgesamt, Forza, Call of Duty und die ganzen FIFA-Sachen sahen echt alle nicht sehr Next-Gen-mäßig aus. Ich meine, klar, Render-Sequenzen können nicht Next-Gen aussehen, weil Render-Sequenzen gleich bleiben werden. Von daher ist es jetzt ein etwas schwerer Vorwurf, aber ich glaube, da wäre so ein bisschen Gameplay-Footage vielleicht zumindest doch schon sehr gut gewesen. Selbst wenn sie jetzt nur noch 3 Wochen bis zur E3 sind und wenn sie wahrscheinlich auf der E3 dann tatsächlich auch Gameplay-Szenen zum Beispiel aus FIFA zeigen, glaube ich, hätte es nicht geschadet, jetzt ohne sich dann auch schon super viel vorwegzunehmen für die E3. Ich glaube, das war so ein bisschen die Angst, die man hatte. Auch ohne das zu machen, hätte man trotzdem ein bisschen Gameplay zeigen können. Vor allem und zumindest sag. Vor allem muss man es ja auch so sehen, der Ersteindruck ist halt der wichtigste Eindruck. Und selbst wenn es jetzt am Ende noch wirklich gut aussieht, hat sich, glaube ich, Microsoft keinen Gefallen damit getan, dass sie relativ wenig Spiele gezeigt haben und jetzt erstmal relativ viel negative Stimme unter den Gamern vor allem jetzt natürlich aufgekommen ist. Das ist jetzt natürlich nochmal genau umzudrehen, 180 Grad wird natürlich super schwierig sein, aber ich glaube, da können wir noch zum Fazit nochmal ein bisschen genauer drüber reden. Ja, auf jeden Fall, im Fazit werden wir garantiert nochmal auf die E3 auch eingehen, was da jetzt noch möglich ist und was vielleicht auch nötig ist, vor allem, um das vielleicht so wieder so ein bisschen zu retten. Ja, bleibt abzuwarten. Also insgesamt muss ich sagen, softwaremäßig, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die E3 total. Ich meine, es sollen ja sehr viele neue IPs sein, da können wir natürlich noch nichts dazu sagen, was da kommen wird. Also softwaremäßig ist es auf jeden Fall noch offen. Ich habe durch meine Liebe zu japanischen Spielen ist wahrscheinlich jedem bewusst, dass dahingehend Sony wahrscheinlich bei mir die Nase vorn haben wird. Aber gut, das ist ja. Man sollte Microsoft auf jeden Fall was Software-Lineup angeht und nicht absprechen. Und ich glaube, das wird da sehr spannend, wie es auf der E3 dann aussehen wird zwischen beiden. Ja, definitiv. Also ich meine, vor allem ist ja auch so eine Sache, diese Exklusivtitel, Sie haben gesagt, 15 Exklusivtitel, davon 8 neue IPs. Davon könnten auch 5 Kinect-Titel sein. Richtig, also man muss davon ausgehen, dass von diesen Titeln, sagen wir mal, die Hälfte ungefähr wahrscheinlich eher gimmicky sind und für den Core-Gamer nicht wahnsinnig interessant. Also es wird wahrscheinlich ein neues Kinect Star Wars geben, was dann eine von diesen 15 Exklusiv-IPs sein wird, die jetzt in dem Sinne relativ irrelevant ist für die meisten Core-Gamer wahrscheinlich. Auch wenn das bestimmt lustig ist und viele haben mir ja auch gesagt, das war eins dieser Spiele, wo Kinect super funktioniert hat. Mag sein, ist trotzdem in dem Sinne kein Core-Game, so relevant und von den exklusiven neuen IPs werden bestimmt auch einige dabei sein, die dann Kinect Adventures oder so ein Kram, weißt du, oder irgendwie sowas, alles, was es auf der Wii schon gab, nur nochmal Halo Kinect. Ja, irgendwie so, also es wird wahrscheinlich viele eher gimmicky Sachen geben, kleinere Spiele, Casual-Spiele und so ein Kram, die dann exklusiv und neue IP-mäßig für die Xbox erscheinen, aber natürlich für uns Gamer völlig irrelevant sind. Aber trotzdem, da kann auch einiges kommen, da kann auch noch einiges Spannendes passieren, also ich würde das definitiv auch noch nicht abschreiben. Also die Präsentation war ein bisschen enttäuschend, aber andererseits, ja, war es ja schon absehbar und wie gesagt, ich glaube auch Microsoft ist sich bewusst, dass das nicht so das war, was sie unbedingt machen wollten, aber sie hatten wahrscheinlich auch nicht mehr so die richtig, so eine richtig andere Wahl irgendwie und es war einfach schwer umzusetzen jetzt. Naja gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem letzten Punkt und zwar Xbox Live und sonstige Gerüchte, die noch sonst herum so entstanden sind jetzt in der letzten Woche und vor allem vielleicht auch noch so ein paar kleine Details, die wir jetzt in keinem der anderen Segmente erwähnt haben. Weil sie nirgends so richtig reinpassten. Erstmal zu Xbox Live. Grundlegend, ja, ist es so, dass Xbox Live logischerweise erhalten bleibt und noch stark ausgebaut wird. Ich meine, Xbox Live war, glaube ich, so, was die Online-Systeme von den drei Konsolen der jetzigen Generation angeht, so das beliebteste und stabilste. Ich glaube, da waren die meisten Spieler sehr zufrieden mit. Grundlegend wird das eins der Features sein, das großteilig übernommen wird, inklusive Gamertag und Gamerscore. Das heißt also, man hat vom Prinzip her einen Account, den man auch beibehält auf der neuen Konsole, auch wenn sie nicht abwärtskompatibel ist, wird trotzdem Score und Gamertag übernommen. Das gleiche gilt auch für den Gold-Account, das heißt, also, wenn man jetzt einen Xbox Live Gold-Account hat, dann kann man den, sobald die PlayStation One, die Xbox One, das war natürlich ein guter Versprecher, sobald die Xbox One rausgekommen ist, wird man den Gold-Account für beide Plattformen nutzen können, das heißt, man braucht keinen spezifischen Gold-Account für die Xbox 360 oder für die Xbox One, sondern kann für beide Plattformen denselben Gold-Account auch nutzen, der gilt dann für beide. Chats und Nachrichten werden übergreifend sein, das heißt also, man kann auch plattformübergreifend miteinander chatten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kumpel sich ja noch keine Xbox One gekauft hat, man hat selbst schon eine, kann man trotzdem noch mit seiner alten Freundesliste, die gegebenenfalls noch auf der 360 ist und noch nicht umgestiegen ist und vielleicht auch nicht umsteigen wird, trotzdem noch chatten und Nachrichten austauschen. Was in einem sehr schönen Video von Game Trailers, also von GTTV, die waren davor, vor der Präsentation in Redmond und haben sich so quasi behind-the-scenes-mäßig ein paar Sachen zeigen lassen. War natürlich mehr oder minder eine große Werbeveranstaltung, aber naja, wir wissen ja alle, dass man auch gerade mit Game Trailers Sachen so ein bisschen kritischer selbst umgehen muss, weil Game Trailers meistens nicht tut. Nichtsdestotrotz hat man natürlich da einiges gesehen und da wurde dann sehr spektakulär angepriesen, eine der größten Verbesserungen, was ich ein bisschen traurig fand, aber so wurde es tatsächlich angepriesen quasi, eine größte Verbesserung im Vergleich zum jetzigen Xbox Live. Und wohl auch ein sehr großer Fanwunsch sind, dass man endlich mehr als 100 Freunde haben kann. Yay. 1000 kann man jetzt, glaube ich, haben. Ja, jetzt kann man bis zu 1000 Freunde haben. Das jetzt so als große Neuerung anzupreisen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sehr lausig. Ich meine, ja. Ehrlich gesagt, einfach traurig, dass es vorher noch nicht möglich war. Nicht, dass die Technik das nicht hergegeben hätte. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt bis zu 1000 Freunde. Ist jetzt nicht so spektakulär, wie ich finde. Vielleicht ein bisschen interessanter sind so Sachen wie zum Beispiel auch Spielszenen aufzeichnen, schneiden und über Xbox Live beziehungsweise Facebook und derartige Verknüpfungen seinen Freunden präsentieren. Das geht so ein bisschen in die Richtung das von dem, was Sony gemacht hat. Wird, glaube ich, nicht so ein integraler und umfangreicher Bestandteil sein, wie das jetzt bei der PlayStation 4 der Fall ist, aber trotzdem wird es auf jeden Fall möglich sein. Ich glaube, allein das ist schon wichtig. Kleine Veränderung bei Achievements definitiv gibt's auch. Achievements werden jetzt vom Prinzip her jederzeit veränderbar sein für den Publisher des Spiels und für den Spielentwickler. Das heißt, die müssen nicht mehr über DLCs eingefügt werden, sondern man kann einfach live durchgehend an den Achievements schrauben, neu hinzufügen. Und es wird definitiv auch diesmal spieleübergreifende Achievements geben. Ich glaube, das ist jetzt für Spieler gar nicht so relevant. Ich glaube, es ist vor allem einfach ein netter Anreiz für die meisten Spielefirmen, dass man quasi andere Produkte von einem selbst noch bewerben kann. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, ihr habt dieses Produkt von uns gespielt, es gibt ein spielübergreifendes Achievement, wenn ihr noch zwei andere Spiele von uns spielt. Das ist eher so ein Werbeding. Ich persönlich bin ja eh nicht so ein Achievement-Mensch, aber ich komme auch vom PC. Ich höre mir immer mal wieder an, dass Leute sagen, Achievements sind mittlerweile heutzutage auch schon wichtig. So richtig nachvollziehen kann ich das irgendwie nicht, aber da kann ja Joe vielleicht nochmal gleich was zu sagen, inwiefern er das cool findet, dass es jetzt irgendwie mehr Achievements gibt. Ich finde das irgendwie völlig, unspektakulär. Noch die letzten paar Sachen, die auf jeden Fall wichtig sind. Always Online Nein, es wird kein reines Always Online geben. Allerdings muss man das einschränken. Es ist trotzdem so, dass man immer noch für die meisten Features logischerweise online sein muss, was ja verständlich und auch von Anfang an klar war, wie zum Beispiel Multiplayer oder eben ne, irgendwelche Live. Xbox Live oder irgendwelche Inhalte teilen, irgendwie Spielszenen hochladen, so klar muss man dafür online sein. Aber vor allem ist es auch so, dass man sich mindestens einmal am Tag, wenn man spielen möchte, online anmelden muss. Das heißt, wenn man für 2-3 Tage tatsächlich das Internet ausfällt, kann es doch durchaus sein, dass wenn man sich nicht einmal am Tag mindestens melden kann, dass nur nach 2 Tagen die Xbox dann doch die verweigert. Ehrlich gesagt sind da noch viele Fragen offen, wie auch in vielen anderen Bereichen, können wir noch nicht genau sagen, wie das jetzt letztendlich läuft. Es ist auf jeden Fall kein Always-Online-Zwang, aber es wird doch definitiv eine Online-Pflicht geben, eine regelmäßige. Grundlegend stellen sie dafür auch nochmal die kompletten Server um. Also sie haben jetzt irgendwie so einen sehr schönen Satz gesagt, irgendwas wegen, sie haben angefangen mit 3000 Servern, dann haben sie es auf 50.000 erweitert zur Hochzeit der Xbox 360 und es werden jetzt wohl 300.000 Server werden zum Launch der Xbox One. Ehrlich gesagt haben sie auch ein paar Andeutungen in die Richtung gemacht, dass tatsächlich diese Server auch ein bisschen aktiver genutzt werden, als einfach nur als Server, um eben Xbox Live zu hosten. Da waren so ein paar Anspielungen auf Cloud Computing, also auf Auslagerung von gewissen Berechnungen, grafischen Berechnungen und sowas in die Cloud. Das ist so ein bisschen was wie diese ganzen Streaming-Services, die es für Spiele gibt, in die Richtung OnLive zum Beispiel, wo eben im Server die Grafik berechnet wird. Es ist fragwürdig, was da jetzt genau daraus wird, was sie damit meinen. Sie haben noch nichts Konkretes zu gesagt, aber es könnte sein, dass der Server und überhaupt dieses ganze Cloud-Ding, was sie sowieso auch ein ganz Stück hervorgehoben haben, ein ganzes Stück relevanter wird auch. Und allgemein, was glaube ich noch ganz relevant ist und was wir vorhin schon angesprochen haben, Gebrauchtspiele, ja, Gebrauchtspiele sind jetzt in Deutschland und Europa nicht so ganz so relevant für uns als Spieler. Wahrscheinlich eher dann das Ausleihen von Spielen, was damit ja indirekt auch betroffen ist. In den USA ist es wesentlich größer, das heißt für diese wahrscheinlich relevanter. Grundlegend muss man sagen, dass es einen doch sehr restriktiven Rahmen für Gebrauchtspiele auf der Xbox gibt. Erstmal wurde gesagt, es wird auf jeden Fall eine Xbox-Sperre geben. Wie Joe das vorhin schon gesagt hat, man installiert ein Spiel und das wird sofort an das Gamertag gebunden und ist ab dann auch nur noch mit dem Gamertag zusammen verwendbar. Sie haben es jetzt schon eingeschränkt und gesagt, es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, ein Spiel einzutauschen quasi, beziehungsweise zum Beispiel bei GameStop zu verkaufen. Allerdings wird es halt so sein, dass dann dieses Spiel von einem Gamertag auf das andere übertragen werden muss und das wird eine Gebühr bei Microsoft kosten. Erste Gerüchte sprechen jetzt von knapp $40, was natürlich exorbitant viel wäre. Das heißt also vom Prinzip her, der Händler GameStop, wenn es $40 ungefähr wären, die GameStop alleine schon, die Microsoft allein schon berechnet, um so ein Spiel zu haben, muss GameStop das ja für mindestens $50 verkaufen, damit es sich überhaupt noch ansatzweise lohnt. Und $50 ist jetzt ja nicht so weit entfernt von einem $60-$70 Spiel. Zu den Preisen für die neue Generation haben sie noch nichts gesagt, aber gehen wir mal davon aus, dass sie an den jetzigen Preisen orientiert, dann sind es so $60-$70. Wenn du dein gebrauchtes Spiel für 50 kriegst, halte ich für sehr fragwürdig, ob sich das noch für irgendjemanden lohnt. Vor allem, weil Microsoft eben, großzügig wie sie sind, einen Teil dieser $40, die sie dann als Gebühr einstreichen würden, an die Publisher weitergeben. Aber die Publisher, für die lohnt sich das logischerweise überhaupt gar nicht mehr. Also wenn die 3 € an einem zweitverkauften Spiel mitverdienen, dann ist es ja noch weniger, als sie jetzt mit ihren Online-Pässen verdienen. Ich glaube, damit ist der Gebrauchtwarenmarkt, falls das tatsächlich so laufen sollte, wirklich mehr oder minder gestorben. Es bleibt jetzt abzuwarten. Wie gesagt, diese $40 sind Gerücht. Klar ist aber, dass es eben diese Gebrauchtspielsperre in Anführungsstrichen geben wird. Ausleihen ist, ja, es ist so Jein quasi. Also Ausleihen ist potenziell möglich. Du kannst mit deinem Gamer, also du kannst zu einem Kumpel gehen, dich mit deinem Gamertag einloggen bei ihm und dann deine Spiele, die über dein Gamertag registriert sind, bei ihm auch spielen. Das heißt, es ist nicht konsolengebunden, sondern nur Gamertag gebunden. Ist jetzt allerdings die Frage, inwieweit es, also ich meine, ne, vom Prinzip her würde man sagen, okay, man geht vorbei, der Freund kann es ausprobieren und gut ist. Idealerweise denkt der Freund sich natürlich, okay, ich will es ein bisschen länger ausprobieren und du sagst, hey, ich bin heute den ganzen Tag zum Beispiel an der Uni, ich muss arbeiten, etc. Ich bin den Tag über nicht zu Hause, nutze einfach mein Gamertag bei dir und spiele mit meinem Gamertag ein bisschen im Spiel und dann kannst du weiter gucken. Das Horrorszenario in dem Sinne ist jetzt natürlich Kinect, das ja always online ist quasi und das Kinect, das immer da ist und alles kontrolliert, erkennt, dass du nicht mehr da bist, der Besitzer des Gamertags und sagt dann, der Besitzer des Gamertags, über das sie spielen, ist nicht mehr im Raum, tut uns leid, sie können mit diesem Gamertag nicht mehr spielen. Da hat Microsoft noch nichts zu gesagt, aber die ganzen Informationen, die wir haben, zusammengenommen, führen genau zu dieser Schlussfolgerung, sodass es tatsächlich nur möglich ist, wenn der andere im Raum ist. Das heißt, also sagen wir mal, Joe leitet irgendwie einem seiner Kumpels ein Spiel aus, spielt es mit dem ein bisschen, geht kurz auf Klo und nachdem er irgendwie eine Minute weg ist, sagt dann irgendwann Kinect, wir haben festgestellt, dass der Besitzer des Gamertags nicht mehr im Raum ist, sie können nicht weiterspielen. Ich finde, das ist nicht so weit hergeholt. Ja, also, ist schon möglich, nur die Frage, ich weiß nicht, Weil das wäre ja das Kinect von einem anderen, ob der dich dein Gesicht dann überhaupt erkennt. Der kann ja, glaube ich, 6 Gesichter, glaube ich. Naja, wenn du dich mit deinem Gamertag anmeldest, dann muss er dich ja erkennen. Also das, dein Gamertag wird ja dann verbunden mit dem Gesicht, glaube ich. Also ich nehme mal an. Ja gut, aber ich glaube, du kannst, glaube ich, auch, also du musst es nicht unbedingt über Kinect sozusagen anmelden. Ich glaube, du kannst es auch noch per Hand machen, manuell. Weil, ja, natürlich, ja. Aber ich glaube, Kinect hat ja, also halt die Frage, ob das der Fall ist. Wenn natürlich die Daten sozusagen in der Cloud gespeichert sind über dein Gesicht, dann könnte die Xbox natürlich über die Cloud abrufen, meine Gesichtsdaten. Das stimmt schon, ja. Also, wie gesagt, Wir zeichnen jetzt hier auch gerade quasi eine Art Worst-Case-Szenario. Ich finde nur, dass es halt, es klingt nicht so unrealistisch, wie ich es gerne hätte. Also, ich hätte gerne, dass das jetzt eine völlig utopische, dystopische quasi unrealistische Vision meinerseits wäre, aber irgendwie finde ich, klingt das gar nicht so unrealistisch, dass das so läuft. Ja. Bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall, Gebrauchsspiele werden wesentlich schwieriger. Wie gesagt, ich glaube, für uns in Deutschland ist es nicht so relevant mit Gebrauchsspielen, aber eben dieses Ausleihen, das ist schon so eine Sache, die dadurch auch ganz klar unterbunden wird. War ja natürlich auch das Ziel von Microsoft wahrscheinlich. Was sagst du zu der ganzen Sache? Ich meine, zum einen zum Xbox Live und zu diesen Achievements hätte ich ganz gerne deine Meinung, aber vor allem natürlich auch zu dem Gebrauchsspiele-Ding. Ich meine, Xbox Live, also ich war sehr zufrieden mit Xbox Live. Ich bin auch seit ein paar Jahren auch zahlender Xbox Live Gold-Kunde. Mhm. Kann mir schon vorstellen, dass das noch mehr Server und so weiter. Ich glaube, der Dienst tut auf jeden Fall das, was er machen soll und macht das auch sehr gut. Ich hatte mit Xbox Live eigentlich bisher noch recht wenig Probleme oder fast gar keine Probleme. Und zum Achievements, also muss schon sagen, also als am Anfang so die ersten Achievements, die so aufpoppen, ist schon was Cooles irgendwie. Also es gab's halt vorher nicht sowas. Und es gab auch bestimmte Zeit, wo ich dann auch immer so ein Spiel vielleicht noch ein paar Stunden länger gespielt habe, weil ich noch ein paar Achievements noch haben wollte. Und so nebenbei hat man immer noch so das Gefühl, so ja, es ist teilweise auch ganz cool, wenn es immer wieder so aufpoppt. Inwiefern jetzt diese, also ich finde es generell ganz gut, dass du jetzt zumindest jetzt dynamische Achievements machen kannst, also dass die Publisher das jederzeit irgendwie erneuern können, je nachdem, wenn sie das Gefühl haben, vielleicht lohnt es sich ja noch für das eine vielleicht doch noch ein Achievement reinzutun, weil wir merken, dass sich doch relativ viele Spiele daran schwer tun oder dass dann doch ein Achievement wert ist. Mit dem Spielübergreifen, ich weiß auch nicht, also das ist halt komplett Werbung. Also das ist Glückwunsch, die haben Mass Effect, Kingdoms of Amalur und Sims gekauft, ist für mich jetzt kein Achievement in dem Sinne. Es gibt natürlich auch viele Achievements im Spiel, wie zum Beispiel Herzlich Willkommen, sie haben das Spiel eingelegt oder sowas, die halt total unspektakulär sind, aber irgendwie spielübergreifende, das müsste schon irgendwie cool sein, wie zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie man zum Beispiel dieselbe unsinnige Aktion in zwei Spielen machen zum Beispiel oder sowas. Zum Beispiel, oder in zwei Spielen ein Easter Egg vom jeweils anderen Spiel entdeckt oder sowas. Zum Beispiel, ja. Ja, also man könnte vielleicht schon was damit anfangen, aber also brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Und ich bin mittlerweile auch, also zumindest auf der PlayStation 3 interessieren mich die Trophies irgendwie überhaupt nicht. Auf der Box ist immer noch so ein bisschen Nostalgiefaktor, immer dann das Ding aufploppen zu sehen. Aber ich versuche mich da jetzt auch nicht mehr, mich stärker irgendwie von Achievements irgendwie leiden zu lassen. Gab es eigentlich schon? Das Einzige, was mich jetzt so, was mich daran interessieren würde, wäre, glaube ich, so ein extra Belohnungssystem auch. Ich meine, vom Prinzip sind Achievements ja nichts anderes. Das sind so eine Belohnung, so kleine Belohnungen für Fortschritte. Also bisher gab es noch nie so, dass du irgendwie zum Beispiel dein Gamerscore auf irgendwas verwenden konntest. Ich meine jetzt vor allem spielintern, aber natürlich klar, Gamerscore wäre auch noch interessant, aber vor allem sowas wie zum Beispiel, du hast ein Achievement erreicht und kriegst dann einfach interner eine Belohnung im Spiel auch. Also, dass sich quasi lohnt, Achievements zu verfolgen, auch spielübergreifend. Zum Beispiel, ne, du hast den Boss in dem Spiel besiegt und denselben Boss gibt es in einer leicht anderen Form in einem anderen Spiel auch. Wenn du sie beide besiegst, dann kriegst du eine spezielle Belohnung, die eben boss-spezifisch ist oder sowas. Nee, bisher war es eigentlich eher nur so, dass das Spiel über die Achievements erkennt, ob du zum Beispiel den Vorgänger durchgespielt hast. Also zum Beispiel Final Fantasy 13 2 erkennt, dass du Final Fantasy 13 durchgespielt hast, wenn du das Achievement hast. Oder auf die Trophy und du kriegst dann exklusive Inhalte, weiß nicht, ich glaube, irgendwie Wallpaper oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es gibt auch Spiele, wo du dann ein paar Items dann auch kriegst, wenn du das vorherige Spiel durchgespielt hast. Also über Achievement sieht man das ja meistens, wie weit ein Spieler... Also Achievement ist in dem Sinne einfach nur eine Art Kontrollfunktion für in dem Moment. Also und so wurde es bisher auch genutzt. Ich meine, entweder du kriegst halt ein Achievement für etwas und du kriegst und innerhalb des gleichen Spiels kriegst du halt irgendwelche Belohnungen, aber nicht aufgrund des Achievements, sondern aufgrund des... Ja klar, irgendeiner Sache, die du im Spiel gemacht hast, ja klar. Also ich benutze, also für mich sind Achievements mittlerweile auch ein bisschen so, ja, es ist ganz nett, es gibt auch genug Leute, die wirklich, sich den Anreiz dann auch setzen, jedes Spiel dann wirklich komplett voll zu machen, also im PSN irgendwie die Platin-Trophäe zu holen oder eben auf der Xbox 1000 von 1000 zu machen. Also von daher war das ganze Achievement oder die ganze Einführung von Achievement hat schon was bewegt in dem Sinne, aber also ich versuche mich da jetzt auch nicht irgendwie. Also allein die neue Art von Achievements wird mich nicht dazu bringen, die Xbox One zu kaufen. Also. Ja, gut, natürlich klar, das ist absehbar, ja. Ja, und Gebrauchsspielsperre, ja. Also ich meine, PCler mit Steam werden das wahrscheinlich nicht mehr so kennen, aber selbst ihr könnt ja theoretisch Spiele sharen über den Offline-Modus. Ja, ja, vor allem Valve tut er ja. Aber ich meine, ich bin es noch gewohnt, dass ich dann teilweise mit coolen Kumpels irgendwie so Xbox 360 spiele oder PlayStation 3 spiele, einfach hin und her switche und ausleihe und verleihe und so weiter. Das ist natürlich dann schon ein Problem. Und ich finde es halt an sich klar, ich verstehe schon, Gebrauchsspiele, daran verdient der Publisher nichts und so weiter und so fort. Aber letztendlich, ich weiß, ob der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber wenn ich ein Auto kaufe, dann möchte ich das auch verkaufen können. Und der Autohersteller verdient am Gebrauchtwagen auch nichts. In dem Sinne. Und trotzdem hat man sich noch nie jemand darüber beschwert, dass man Gebrauchtwagen kaufen kann. Naja, gut, ich wäre ein etwas hinkender Vergleich, weil der Autohersteller verdient sowieso nichts mehr, sobald er es an Händler verkauft hat. Und der Händler verdient ja wiederum am Gebrauchtmarkt, weil der ja auch gebrauchte Autos verkauft. Also weißt du, was ich meine? Ich meine, der Hersteller ist ja sowieso dann raus. Wenn es jetzt so wäre quasi, dass jetzt die Publisher ihr Spiel an Microsoft verkaufen würden und dann wären sie damit aus der Sache raus und Microsoft würde quasi den Gebrauchtmarkt machen. Aber so ist es ja nicht. Also es ist ja eine indirekte Ich habe halt trotzdem das Gefühl, Handeln. Etwas, was ich kaufe, mit dem kann ich auch machen, was ich will. Ja, natürlich, grundlegend stimmt das. Und wenn ich es verleihen will, dann verleihe ich das. Und also ich mir gefällt dieser Einschnitt auf jeden Fall nicht. Und also wie gesagt, ich kaufe eigentlich relativ selten Gebrauchsspiele, wenn überhaupt, aber das Verleihen an gute Freunde und so weiter, dass das dann nicht mehr da ist, ist dann irgendwie schon ein bisschen ärgerlich. Und es ist auch noch nicht so ganz klar, wie das dann alles funktionieren will. Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, so ja, wenn sie innerhalb einer Familie mehrere Mitglieder haben, was ja auch passieren kann, du hast Brüder. Die dann, du willst ja nicht, jeder will sich ja nicht das Spiel selbst kaufen. Wie das dann möglich ist, dass dann sozusagen deine ganze Familie darauf zugreifen kann. Natürlich über dein Gamertag, aber so wie ich mich kenne, ich möchte nicht alles über den Gamertag von meinem Mitwohner spielen zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Also ich glaube, es ist nicht sowieso so, dass einfach das auf die Box gebunden ist. Also es ist in dem Sinne, dann wird die Box der bindende Faktor, wenn du ein Xbox für die ganze Familie hast, der Vater spielt, die Mutter macht Kinect, Fitness-Sachen oder so und die Tochter spielt ein paar Spiele und der Sohn spielt ein paar Spiele, dass quasi jeder mit seinem Gamertag alles, was du auf der Konsole zumindest installiert ist, nutzen kann. Das heißt also, die Mutter meldet sich an und könnte theoretisch das Call of Duty des Sohns spielen und der Sohn könnte... Ja gut, aber wenn das dann so funktioniert, wie es momentan funktioniert, ich meine, ich kann ja meinen Gamertag mittlerweile ja gleichzeitig auf mehreren Konsolen haben. Ja. Und jetzt nehmen wir an, ich gehe zu einem Freund, ich spiele dein Spiel unter meinem Gamertag und das Spiel ist auf der Konsole installiert. Woher soll die Xbox wissen, ob ich nicht ein Familienmitglied bin? Und ja, stimmt. Dann wäre es theoretisch, dass mein Freund ist, dann könnte ich es ja doch verleihen. Aber da hat Microsoft ja schon gesagt, du musst mit dem Gamertag angemeldet sein, um das Spiel zu spielen. Die Anmeldung ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Du musst angemeldet sein unter deinem Gamertag. Den Gamertag kannst du halt schwer verleihen, weil angenommen, ich verleihe meinen Gamertag, was zwar schon gehen würde, aber dann könnte ich mit meinem Gamertag nicht mehr spielen, während er gleichzeitig mit meinem Gamertag spielt. Also, na gut, ich meine, vom Prinzip her könnte man es ja so machen und sagen, hier, ich nehme deinen Gamertag, du nimmst meins und wir spielen dann einfach das Spiel, das wir, ne, er hat ein Spiel, das du willst, du hast ein Spiel, was er will und dann, aber klar, so, natürlich. Ja, aber sowas macht man, will man normalerweise auch nicht machen, klar, man will auch, wenn man dann zum Beispiel, es gibt da Leute, die wollen dann ihre Achievements dann auf ihrem Account haben, ist dann noch mit Multiplayer und so weiter. Ja, natürlich, also es ist grundlegend einfach ein etwas noch sehr schwammiger Bereich, der irgendwie ein bisschen, ja, schon auch nervig also, ist auf jeden Fall. Also, und vor allem Microsoft ist da auch einfach nicht klar. Also, gab jetzt etliche Nachfragen nach der Konferenz. Es ist ja das Interessante, es wurde ja auf dem Event kein Wort darüber verloren und erst im Nachhinein nach Fragestellungen und so weiter in Interviews wurden dann Details dazu bekannt. Ich glaube, Microsoft ist sich schon bewusst darüber, dass das eine sehr heikle Angelegenheit ist, weshalb sie das auch gar nicht erwähnt haben. Ja. Und sie sind momentan auch so schwammig, man kann es so oder so interpretieren. Aber ich glaube, im Endeffekt ist halt wirklich so, dass es super nervig sein wird, weil sonst könnten sie klipp und klar jetzt sagen, was sie gemeint haben. Ich glaube, sie sind selbst sich noch nicht ganz sicher, wie sie die ganze Situation einschätzen sollen und wie restriktiv sie das Ganze machen sollen. Ja. Ich hoffe einfach, dass jetzt der... der Shitstorm jetzt darüber so groß ist, dass sie sich vielleicht doch noch ein bisschen anders überlegen, weil, mir gefällt das auf jeden Fall so nicht. Ich meine, mir gefällt es auch vom Prinzip her nicht. Also es ist bei mir weniger eine Sache, dass ich benutze keine Xbox. Und davon abgesehen, dass ich keine Xbox benutze und auch in Zukunft wahrscheinlich benutzen werde, bin ich trotzdem niemand, der Spiele groß auf dem PC verleiht. Also ab und an schon mal, aber jetzt, ne? Nicht im großen Stile. Und bin zusätzlich jemand, der sich nicht für Gebrauchtwarenspiele interessiert. Das heißt, für mich ist das komplett irrelevant in jeder Hinsicht. Aber mich stört es nach dem Prinzip her einfach. Also mich stört es vom Prinzip her, dass es eben diese so krasse Einschränkung gibt und dass es vor allem so ist. Ich meine, die Begründung, dass man Gebrauchtspielen den Gebrauchsspielmarkt ein bisschen einschränken möchte, weil Publisher und Spielefirmen nichts mehr dran verdienen, wenn es halt eben zweiter Hand verkauft wird, kann ich ein Stück weit verstehen, seitdem es in Amerika GameStops gibt und darüber einfach nun mal tatsächlich ein sehr großer Teil des Spielehandels stattfindet. GameStops werden genutzt wie normale Spieleläden, nur dass eben bei dem Verkauf im GameStop der Publisher nichts mehr mitverdient. Das heißt, in Amerika kann ich durchaus verstehen, dass die Publisher was dagegen haben, dass eben über GameStop ein derartig großer Zweithandmarkt, irgendwie Secondhandmarkt entsteht und sie daran quasi nichts mehr mitverdienen. Das kann ich verstehen. Ich finde es immer noch sehr fragwürdig, wie Publisher damit umgehen, und ich bin noch der Meinung, dass Publisher nicht unbedingt an allem verdienen müssen, was mit ihrem Spiel gemacht wird. Trotzdem kann ich das ein Stück weit verstehen. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass Microsoft da dran verdienen will. Das kann doch Microsoft scheißegal sein, die haben doch nichts investiert, um dieses Spiel zu produzieren. Wenn Microsoft sich irgendwie, wenn auf einer Xbox One ein Spiel von, keine Ahnung, irgendeinem Studio, das nicht mit Microsoft affiliiert ist, also irgendein Drittanbieter quasi, irgendein Drittstudio, stellt ein Spiel her, dann hat doch verdammt nochmal Microsoft nichts daran zu verdienen, wenn das Spiel in zweiter Hand verkauft wird. Das kann denen doch völlig egal sein. Also das finde ich aber eine Unmöglichkeit, dass Microsoft sich die Gebühren unter den Nagel reißt und dann sagt, naja, wir geben dem Publisher halt was ab, aber ich gehe davon aus, dass das beileibe vielleicht 10% bis 15% sein werden. Das heißt, Microsoft streicht sich eine Menge Geld dafür ein, dass mit anderer Leute Software Handel getrieben wird. Und das finde ich völlig unmöglich. Also das ist so eine Sache, die mir gegen den Strich geht, weißt du? Also das ist so eine Sache, die mir aus Prinzip nicht gefällt, weil ich nicht weiß, warum, was für eine Begründung Microsoft hat, das zu machen. Also ich meine, wenn ein Publisher sich hinstellt und sagt, tut uns leid, Herr Evers, wir müssen das machen wegen dem und dem und dem, dann kann ich das vielleicht nachvollziehen, aber Microsoft hat, ist doch gar kein Teil der ganzen Gleichung. Also dass die daran verdienen, finde ich völlig unmöglich. Wenn es halt zum Beispiel so wäre, dass du es halt, ich meine, wenn du halt Spiele über den Xbox Live-Marktplatz verkaufst, kannst du vielleicht noch nachvollziehen, dass Microsoft da einen Teil davon kriegt, weil sie die Plattform, weil sie dann der Händler sind. Ja, dann aber, sind sie der Händler. Ja. Sie geben ja nur die Lizenz sozusagen. Ja, sie machen ja nichts mit dem Spiel. Sie haben es sich entwickelt, sie handeln damit nicht. Sie nutzen es quasi nur, dass Leute dieses Spiel kaufen und auf ihrer Plattform spielen. Aber das hat ja mit ihnen nichts zu tun. Sie haben ja in dem Sinne kein großes Investment. Eigentlich die anderen Leute müssen sie ja die Lizenzen kaufen, um es auf der Microsoft-Plattform veröffentlichen zu können. Also ich finde einfach, eben niemand kann mir begründen, warum Microsoft daran verdienen sollte. Und deswegen finde ich es völlig unmöglich, dass Microsoft es tut. Also, oder es zumindest möchte. Von daher, ich hoffe auch, dass es da noch definitiv irgendwie genug schlechte Presse gibt und dass vielleicht tatsächlich doch noch gekippt wird. Aber warten wir jetzt mal ab, wie das letztendlich läuft. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu unserem Fazit, oder? Wir haben doch schon wieder anderthalb Stunden gequatscht. Wir können jetzt ja nochmal abschließend sagen, wie wir insgesamt das Event fanden, was wir jetzt noch von der E3 erwarten und wie derzeit unser Eindruck von der Xbox ist. Und wie wir das vor allem im Vergleich zu den anderen zwei Konkurrenten sehen. Ja gut, die Wii U können wir da wahrscheinlich ein bisschen rauslassen. Da haben ja, wir schon ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, um das vorwegzunehmen, nach der Präsentation war sogar die Wii U ein Teil... ist die Wii U sogar für mich momentan ein bisschen interessanter, wünschenswerter als die Xbox One. Was ein bisschen traurig ist, aber ja. Ja, nee, durchaus nachvollziehbar, ja, klar. Ja, willst du anfangen oder was? Du hast ja gerade schon so ein bisschen, bist ja schon ein bisschen reingegangen. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja schon mit relativ wenig Erwartung reingegangen, in dem Sinne, dass ich relativ neutral reingegangen bin. Auch erwartet habe, dass sie vielleicht nicht so viele Spiele zeigen und so weiter, aber dass ich trotzdem sozusagen ein Commitment von Microsoft mitbekomme, dass ich als Core-Gamer weiterhin wichtig bin. Mhm. Dieses Commitment habe ich auf jeden Fall nicht bekommen. Ich bin jetzt nur noch ein Entertainment-User unter vielen. Ich habe mich von dieser Präsentation überhaupt nicht angesprochen, erstens mal als Gamer nicht angesprochen gefühlt, als Europäer nicht angesprochen gefühlt. Ja. Die ganze, der ganze Fokus auf TV, wir haben es auch schon gesagt, man weiß überhaupt nicht mal, wie das überhaupt funktionieren soll hier in Deutschland, der Amerika-Fokus, die Spiele, die sie gezeigt haben, waren allesamt ja auch eher ernüchternd. Einzig, ich hatte immer das Gefühl, wenn es mal was Interessantes gab, wie zum Beispiel Quantum Break, dass ich dann gerne hätte mehr dazu, also ich hätte gerne mehr dazu hören wollen, als ich das dann letztlich getan habe. Natürlich bleibt jetzt noch die E3, aber trotzdem fürs Reveal-Event wäre es vielleicht ganz cool gewesen, wenn sie zumindest eins, ich meine, wenn sie sagen, sie haben 15 Exklusivtitel, wäre es ja nicht so schlimm gewesen, eins zumindest richtig gut oder richtig ausführlich zu zeigen, was sie leider nicht getan haben. Von der Hardware, ja, wie soll ich sagen, ich habe ungefähr erwartet, dass wie die Architektur ist, dass sie jetzt natürlich ein bisschen schwächer ist als die PS4. Ja. Hätte man vielleicht auch ein bisschen erwarten können, hat sich jetzt so bestätigt, aber ist für mich jetzt nicht der entscheidende Faktor. Die Kinect-Anbindung, habe ich auch schon vorhin gesagt, finde ich ein bisschen fragwürdig, was Datenschutz technisch angeht. Es scheint gut zu funktionieren, es kann bestimmt auch gut eingebunden werden, aber trotzdem, der Gedanke daran, Kinect 2.0 dauerhaft immer in meinem Wohnzimmer zu haben, ist ein bisschen gruselig. Ja. Insgesamt bin ich jetzt, ich möchte Microsoft immer noch nicht abschreiben, die Xbox One ist ja von seinen Hardware-Möglichkeiten auf jeden Fall nicht weit von der PS4 entfernt. Alle Multititel werden auch auf der Xbox One erscheinen. Dementsprechend sind wieder mal wieder die Exklusivtitel, die dann am Ende den Unterschied machen werden. Dahingehend sehe ich bei Microsoft auf jeden Fall noch Chancen. Aber trotzdem muss ich sagen, nach dieser Präsentation war ich erstmal extrem ernüchtert. Ich sehe Sony momentan deutlich vorne von ihrer ganzen Ausrichtung her. Bei Sony hatte ich sofort das Gefühl, ich werde als Game angesprochen. Sie wollen dann den Core-Markt auf jeden Fall wieder für sich gewinnen. Sie sind relativ demütig gewesen, haben zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben mit dem Cell-Chip und so weiter, dass sie jetzt alles besser machen wollen. Nimmt man ihnen auch zum Teil wirklich ab. Und für E3. Wir haben ja schon vorher aufgezählt, was man wahrscheinlich für Spiele erwarten kann für die Xbox. Ich glaube aber, dass im Endeffekt Sony auch nochmal eine Schippe drauflegen kann und wird. Sony hatte jetzt auch wieder fast ein halbes Jahr Zeit oder 4-5 Monate Zeit, um sich auf die E3 vorzubereiten. Sie werden das Design vorstellen. Sie werden auch bestimmt nochmal neue Spiele vorstellen. Es gab ja noch etliche Studios von Sony, die auch noch nichts gezeigt haben. Von daher glaube ich, dass das Potenzial, was neuere Spiele ankündigen angeht, bei beiden ungefähr gleich ist. Ich sehe die Xbox auf jeden Fall momentan im Hintertreffen. Und wenn ich mir so die Reaktion im Internet anschaue, vor allem, sage ich jetzt mal, in Videospielforen, waren sie auch durchgehend negativ. Ja. Bis auf Leser der GameStar. Oh, da fühlt man sich fast schlecht, dass ich dazugehöre, aber ja. Es ist so lustig. Merlin hat auf Facebook darüber abgestimmt, so, wie fand die neue Xbox? Und also auf der GameStar-Seite. Und da gab es die Möglichkeit, ich fand's voll cool. Ich war positiv überrascht, ich fand's voll scheiße. Und die meisten von denen waren positiv überrascht. Und ich habe mich echt gefragt, waren alle wovon voll? Denn? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, es war relativ früh. Man muss jetzt zur Ehrenrettung dieser Umfrage sagen, dass es vielleicht noch, ich meine, gut, das hat ja auch mit der GameStar persönlich nichts zu tun, sondern eher was mit den GameStar-Lesern. Die PC-Spieler sind damit wahrscheinlich auch nicht groß unbedingt Experten, was das angeht. Aber ich müsste mir jetzt nochmal angucken, wie überhaupt letztendlich die Umfrage ausgegangen ist. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht getan. Aber ja, erzähl das mal weiter. Ich guck mal parallel, wie die Umfrage ausgegangen ist, wie jetzt das Ergebnis ist. Vielleicht war es am Anfang auch einfach nur... Ja, jedenfalls die Reaktionen waren eigentlich durchgehend negativ. Alle haben gesagt, wenn ihr eine Spielekonsole vorstellt, es ist okay, wenn da die E3 ist, aber ihr müsst trotzdem irgendwie deutlich machen, dass wir immer noch eure Hauptzielgruppe sind. Und wenn ihr es nicht tut, dann ist es fraglich, ob wir euch unterstützen werden, wenn gleichzeitig Sony eindeutig einen Fokus auf uns legt. Und, ja. Und selbst Nintendo hat einen größeren, Nintendo hat halt von Grund herauf nur ein Spielefokus, weil ihre Konsole auch fast nichts anderes kann. Aber selbst dahingehend ist mir Nintendo fast so jetzt wieder sympathischer geworden als Microsoft, weil ich bei Nintendo zumindest noch das Gefühl hatte, es geht trotzdem noch um Spiele. Bei Microsoft hatte ich das einfach nicht. Man kann es, wie gesagt, mit der E3 begründen, aber wie gesagt, der ganze Fokus muss trotzdem noch darauf liegen, dass es eine Spielekonsole ist und keine Entertainment-Box. Und also es muss zumindest der Fokus darauf liegen, wenn man eben die Spieler noch als Hauptzielgruppe haben möchte, ja. Und das verbinde ich eben mit dem Namen Xbox. Und ja, also... Ich bin super enttäuscht auf einer Skala von 1 bis 10, wenn ich die 0 vergeben könnte. So schlimm, okay. Ich bin echt super enttäuscht, vor allem, weil ja die Xbox 360 ja eigentlich meine Hauptkonsole dieser Generation war. Irgendwie hätte ich mir dann doch mehr erwartet als das. Ja. Ja, gut, dann mache ich mal mein Fazit. Vom Prinzip her muss ich mich dir, glaube ich, im Großen und Ganzen auf jeden Fall anschließen. Im Detail, glaube ich, würde ich noch ein paar andere Sachen sagen, aber so grundlegend, muss ich mich dir definitiv anschließen. Ich bin komplett ohne Erwartung reingegangen und bin tatsächlich auch enttäuscht herausgekommen. Ich glaube, das Problem war tatsächlich dieser Fokus und ich weiß gar nicht, inwieweit, also ich finde es gerade derzeit schwer einzuschätzen, ob das Absicht war oder ob sie wirklich gar nicht so dran gedacht haben, dass sie damit sehr viele Spiele vergraulen könnten. Also weißt du, was ich meine? Ob es Absicht ist und dass die neue Zielgruppe tatsächlich eher nicht mehr im Kernmarkt liegt, sondern eher im Casual- und Entertainment-Markt. Oder ob ihre Zielgruppe nach wie vor Core-Gamer sind und sie einfach nur unterschätzt haben, wie sehr sie damit Core-Gamer abschrecken könnten, wenn sie tatsächlich auf ihre Präsentation, wenn auch mit Ansage, sie haben ja vorher gesagt, sie werden kaum Spiele zeigen. Aber sie haben ja gesagt, sie wollen eine Vision zeigen. Und das, was sie halt als Vision präsentiert haben, ist halt Hanebüchen. Richtig, also das meine ich. Also was sie präsentiert haben, war definitiv nichts für Core-Gamer. Und es ist jetzt tatsächlich die Frage, wie Joe vorhin schon gesagt hat, und das ist eine Sache, die ich definitiv unterschreiben würde. Ich weiß nicht, ob sie es noch schaffen, das 180 Grad zu wenden auf der E3. Ich glaube, sie werden ihren Stand nochmal um einiges verbessern können, wenn sie tatsächlich den Spielefokus richtig legen und tatsächlich sagen, so, wir haben jetzt sehr viel Entertainment gezeigt und wir haben sehr wenig Spiele gezeigt und sind auch sehr wenig auf die spielespezifischen Features der Xbox eingegangen auf unsere Präsentation. jetzt auf der E3 werden wir nichts anderes machen und versuchen quasi so ein bisschen, ne, euer Vertrauen zurückzugewinnen. Das könnte durchaus noch klappen. Ich bin grundlegend einfach skeptisch und muss auch sagen, gerade im Vergleich zu Sony, die, wie ich schon damals gesagt habe, meiner Meinung nach eine fast perfekte Pressekonferenz abgeliefert haben, wie der Fokus war, wie der Aufbau war, wie der Umgang mit dem Publikum und den Zuschauern war, das war alles ziemlich ideal, gerade was Spiele angeht. Das einzige Negative war, dass sie die Konsole nicht gezeigt haben. Das ist auch nicht so wichtig, nur ehrlich. Ja, es gab auch Kritikpunkte bei Sony, ohne Frage. Und das werdet ihr damals auch mitgekriegt haben in unserer Folge. Wir haben auch damals durchaus Kritikpunkte zu äußern gehabt. Aber das war Meckern auf relativ hohem Niveau, weil es einfach gut gehandelt war. Das ist jetzt keine Aussage darüber, dass die Xbox 4, die PS4 einfach wesentlich besser ist als die Xbox One. Darum geht's gar nicht, sondern einfach nur, dass das Presseevent von Sony wesentlich besser gemacht war. Ja. Im wesentlich besseren Spielerfokus. Wie gesagt, man hat so ein bisschen den Eindruck, als ob würde sich Microsoft fast ein bisschen vom Kern und Spielemarkt wegbewegen und sich eher in Konkurrenz mit Apple und Google sehen, mit allgemeinen, weniger spezifischen Devices, die eben eine wesentlich breitere Masse ansprechen, mit ihrem Aufgebot und den Kernmarkt ein bisschen vernachlässigen. Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ihr Fokus war, ob das ihre Absicht war oder ob das einfach so entstanden ist und im Nachhinein wird sich Microsoft den Arsch beißen und sagen, scheiße, eigentlich war das nicht der Plan, dass wir das so tun. Trotzdem insgesamt mein Fazit auf jeden Fall auch. Ich bin auf jeden Fall definitiv auch enttäuscht gewesen. Ich fand die Ausrichtung auch ziemlich mau. Ich muss auch sagen, ich fand die Spiele, die sie gezeigt haben, extrem mau. Da hätte man einiges rausreißen können, hätte man ein bisschen mehr Wert auf die Spielepräsentation gelegt, hätte man das ein bisschen anders aufgezogen, hätte man doch schon zumindest von einem Spiel wirklich Spieleszenen gezeigt. Sony hat da jetzt derzeit einen so großen Vorteil durch diese Spielepräsentation und Live-Spielepräsentation, die sie eben hatten, mit zum Beispiel Killzone 4, das wirklich beeindruckend und toll aussah und mit dem Call of Duty Ghosts definitiv nicht mithalten kann, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe. Nicht, dass das Spiel im Nachhinein später nicht mithalten kann, aber es kann von dem, was ich bislang gesehen habe, präsentationsmäßig überhaupt nicht mithalten. Und das macht halt einen riesen Unterschied. Von daher muss ich auch sagen, also insgesamt Microsoft nicht besonders gut gehandhabt. Und zwar in jeder Hinsicht. Also ich muss auch sagen, allgemein die Präsentation, wenn wir jetzt mal vom Inhalt weggehen, fand ich auch die Präsentation wesentlich schlechter als bei Sony. Auch bei Sony gab es halt so ein paar Präsentatoren, wo du gedacht hast, ach naja, Square zum Beispiel. Also da gab es schon auch definitiv Auftritte, die sehr zweifelhaft waren. Aber bei Microsoft muss ich echt sagen, der Umgang mit dem System, auch wie über viele Dinge einfach so hinweggegangen wurde, das muss ich auch sagen. Das ist natürlich jetzt wieder inhaltlich, auch wenn ich gerade gesagt habe, jetzt einfach nur von der Präsentation her, bei mir fiel es gerade so auf. Gerade inhaltlich auch so wichtige Kernfaktoren in einem Satz erwähnen und nie wieder darüber reden. Das ist bei Sony passiert, aber bei Sony hatte man eher das Gefühl, das passiert aus reiner Notwendigkeit, weil sie nicht genug Zeit haben. Bei Microsoft war es eher so, wir erwähnen das am Rande und nur in einem Satz, weil wir nicht mehr dazu sagen wollen, weil das nicht Teil des, das ist nicht das, was wir heute Abend rüberbringen wollen. Das ist nicht Teil dieser Präsentation. Alles, was spielerelevant war, erwähnen wir in einem Satz, aber nur, weil wir es müssen und nicht, weil wir irgendwie da wirklich viel zu sagen wollen. Wohingegen man bei Sony eher das Gefühl hatte, die erwähnen es, aber sie können nicht mehr dazu sagen, weil einfach die Zeit fehlt, weil sie schon 2 Stunden haben, die sie da präsentieren. Von daher insgesamt, ja, ich bin auch definitiv, sehr negativ überrascht. Ich war sehr, sehr unzufrieden im Nachhinein damit. Auch das Ende der Präsentation, nur um nochmal so Details zu nennen, wie dann einfach, nachdem der Herr von Activision nochmal da ist, genau, und nochmal einen Trailer von Call of Duty oder Gameplay-Szenen, in Anführungsstrichen, von Call of Duty von Call of Duty Ghost zeigt. Und danach ist das Ding einfach komplett vorbei. Ohne Abspann, ohne alles, einfach nur blank Bildschirm und ein Counter, wie lange es noch bis zu E3 ist. Das wirkte alles irgendwie sehr schnell und unbedarft zusammengewürfelt, muss ich sagen. Also es wirkt echt nicht so wahnsinnig gut durchdacht auch. Ja, also es wird sehr schwer werden, für meiner Meinung nach, das Ruder rumzureißen. Vor allem, wie gesagt, der negative Ersteindruck bleibt einfach. Ja. Den halt komplett zu reparieren, wird halt super schwierig werden, glaube ich. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie Amis es jetzt sehen. Ich meine, klar, NeoGAF zum Beispiel ist ja eine riesige Community, die halt super international ist. Wie jetzt, ob jetzt irgendwelche Amerikaner jetzt mit Freudensprüngen aufgesprungen sind, weiß ich jetzt nicht. Aber glaube generell kann man wirklich sagen, das ging doch in die Hose. Zumal es auch, das muss man auch nochmal sagen, zumal es auch sowieso sehr fragwürdig ist, dass man eine so Amerika-zentrierte Präsentation macht auf einem Xbox-Event, das eben für die ganze Welt gedacht ist. Also da war einfach die komplette Konzeption des Events war einfach schlecht. Hätte man von Anfang an gesagt, wir catern das mehr in Richtung Entertainment und sagt, wir machen im amerikanischen TV. Ich meine, das wurde ja bei Spike übertragen garantiert. Also Spike TV hat ja garantiert auch das live übertragen. Aber man sagt zum Beispiel, wir machen das nur im amerikanischen TV und catern es fürs amerikanische TV, machen Werbung Werbung im amerikanischen TV dafür und sagen, wir stellen die Entertainment-Variante der nächsten Xbox-Generation vor. Wenn man das in die Richtung gemacht hätte, und auch selbst in Europa wäre von Anfang an klar gewesen, das ist jetzt gar nicht unbedingt ein Event, das für uns relevant sein soll, absichtlich, und hätte gesagt, alles, was spielrelevant ist, kommt auf die E3, hätte es, glaube ich, kaum jemanden gestört, dass es, also ich weiß, dann hätten, glaube ich, die meisten Leute noch keinen schlechten Eindruck, weil sie einfach gar nicht mit irgendwas anderem gerechnet hätten, außer dem, was sie präsentiert ja, haben. Ja, ich bin nicht sicher. Ich meine, durchs Internet natürlich, man weiß natürlich, dass es dann amerikazentrisch ist, aber trotzdem hätten dann alle hätten ja schon mal trotzdem einen Blick auf die Xbox One schon mal erhaschen können, und dann fragt man sich natürlich, Ja, natürlich, ja. Aber trotzdem wäre es wesentlich besser ausgegangen, glaube ich. Ich meine, Nintendo macht es mit seinen Directs eigentlich immer so, dass sie die an bestimmte Gebiete catern. Also es gibt eine Direct für Japan, eine für Amerika, eine für Europa, weil zum das Beispiel, natürlich ja. auch Nintendo of America meistens auch relativ unabhängig handelt von Nintendo of Europe zum Beispiel. Und also man hätte das auf jeden Fall besser handeln können, glaube ich, und sie haben es nicht gemacht. Also man hat ein großes Event für Spieler aufgezogen, um dann nichts für Spieler Relevantes zu sagen. Und damit hat man, glaube ich, niemanden erreicht. Also man hat die Zielgruppe, die man an dem Abend hatte, komplett falsch eingeschätzt und damit ein bisschen vergrault. Und die Zielgruppe, die eigentlich relevant gewesen wäre, hat das Event nicht gesehen. Und damit ist irgendwie das, glaube ich, großteilig schiefgelaufen. Wie gesagt, ich kann es auch schlecht einschätzen, wie da in Amerika jetzt die direkte Reaktion drauf war. Vielleicht war die in Amerika wesentlich positiver. Aber ich habe jetzt von dem, was ich so beim Überfliegen mitgekriegt habe, auch eher das Gefühl, dass das durchaus negativ war. Also zumindest nicht so positiv. Und was kam jetzt bei der GameStar-Umfrage raus? Ich habe gerade nachgeguckt, das Endergebnis ist trotzdem noch großteilig. Ich bin positiv überrascht. Unmöglich. Tatsächlich auf dem letzten Platz war tatsächlich das, was ich gesagt habe, das gefällt mir ganz und gar nicht. War auf dem letzten Platz bei der Umfrage. Versuchen, Erklärungen dafür zu finden, aber ich habe es ja schon quasi, als wir schon drüber geredet haben, habe ich ja quasi schon einen Erklärungsversuch gestartet, dass es halt einfach, ganz ehrlich, wenn ich ein Hardcore-PC-Spieler bin und mich überhaupt nicht für Konsolen interessiere und jetzt gerade zum ersten Mal aktiv mich mit Konsolen auseinandersetze und mir dann eine Xbox-Präsentation angucke, dann bin ich in dem Sinne auch positiv überrascht, weil ich ja nichts erwarte. Und wenn ich denke, das ist eine normale Spielekonsole, aber die kann noch so viele andere Dinge, was ja, wenn wir ehrlich sind, die Features sind ja ganz cool. Die sind natürlich überhaupt nicht auf Gamer zugeschnitten, aber grundlegend als ein Stück Hardware und als ein Stück Entertainment-Hardware sind die Features ja schon ganz cool. Dann würde ich ja wahrscheinlich schon sagen, ja, das ist schon ganz cool. Da wäre ich, glaube ich, auch positiv überrascht, wenn ich nichts erwarten würde. Wenn ich jetzt allerdings den Vergleich habe zur PlayStation 4, die viel gamer-spezifischer ist und auch allgemein irgendwie so ein bisschen Überblick über Konsolenmarkt habe, was da gerade so passiert, ich glaube, dann fällt es mir echt schwer zu glauben, dass irgendjemand sagt, ich bin positiv überrascht von der ganzen Aktion. Von daher, ich hoffe und glaube einfach, dass die meisten GameStar-Leser einfach sich nicht für Konsolen interessieren, sich das mal nebenher angeguckt haben, auch vor allem ohne das Sony-Event gesehen zu haben und gesagt haben, hey, das finde ich eigentlich ganz cool. Weil eine informierte Meinung kann das eigentlich nicht sein, habe ich das Gefühl. Aber wer weiß, keine Ahnung. Naja, in 3 Wochen wissen wir mehr, ich bin auch schon super gespannt drauf, nichtsdestotrotz, weil Vor allem wird die E3 immer spannender dadurch. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt gespannt, weil ich sage, wow, da können coole Sachen kommen, sondern weil ich einfach nur gespannt bin, wie Microsoft jetzt damit umgeht und was jetzt bei Microsoft genau passiert. Und vor allem, wie Sony jetzt darauf auch reagiert hat. Also ich denke mal nicht, dass jetzt alle in Freudensprüngen rausgesprungen sind, als die neue Xbox gezeigt wurde, aber vielleicht kann Kazuhi da jetzt doch mit einem Lächeln bei sich schauen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er richtig grinsend ins Bett gegangen ist nach der Präsentation. Wie er seinem Headquarter saß und so die Fingerspitzen aneinander getippt hat und ausgezeichnet gesagt hat auf Japanisch. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Keine Ahnung, bleibt abzuwarten. Wie gesagt, die E3 wird dadurch fast noch ein bisschen spannender. Allerdings in einem eher, also für mich ist es, bei mir ist es jetzt eher Neugier als Aufregung, was Microsoft da macht. Ich meine, klar, für mich als Spieler ist die Präsentation eines neuen Mass Effects, für mich als PC-Spieler, ist die Präsentation eines neuen Mass Effects unabhängig von Microsoft natürlich einfach spannend. Das heißt also, auch darauf freue ich mich, und auch ein paar andere Spiele, die jetzt da irgendwie angekündigt werden, dann wahrscheinlich für die Xbox One, werden ja wahrscheinlich parallel für den PC erscheinen, gerade weil eben ja sowieso Microsoft relativ PC-nah ist. Da sind bestimmt auch spannende Sachen für mich dabei, aber vor allem bin ich halt gespannt, wie sie mit diesem ganzen Aspekt und der Gamer-Community jetzt umgehen, wo sie die doch, glaube ich, ein bisschen vergrault haben, potenziell. Und Mel möchte eh eine später noch Konsole kaufen. Ja, irgendwann werde ich mir wahrscheinlich eine anschaffen. Es wird nie meine Haupt-Gaming-Plattform werden. Ich glaube, das ist einfach, der Zug ist abgefahren. Dafür bin ich zu lange jetzt PC-Spieler. Aber trotzdem, irgendwann werde ich mir garantiert nochmal eine Konsole holen. Wobei, jetzt würde ich mir auf jeden Fall die PlayStation 4 holen. Andererseits, wie gesagt, ich meine, die Features, die PlayStation 4 für mich auch besonders spannend machen, wie zum Beispiel dieses ganze, der Share-Button, der ganze Umgang, dieses Rein- und Rausspringen in andere Leute Spiele und so ein Kram, oder andere Leute, deine Freunde können ein bisschen Einfluss auf dein Spiel nehmen, indem sie den Haltrang geben und so, um dich retten. All diese Sachen finde ich super spannend. Wir müssen dazu sagen, potenziell ist auch die Xbox dazu fähig eigentlich. Und sie haben ja auch schon gesagt, dass es Features in die Richtung geben wird. Ist jetzt die Frage, inwieweit sie das ausbauen. Ja, sie haben halt nichts dazu gesagt, nichts weiteres. Das ist ja das Problem an der Sache. Naja. Ja, richtig. Bleibt abzuwarten. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Ja, Pustekuchen mit, wir reden wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ehrlich gesagt sind wir jetzt auch schon wieder fast bei 2 Stunden. Ja, aber es war trotzdem ja relativ spannende Sache. Auch wenn es, wie gesagt, jetzt etwas negativ bei uns beiden war, muss ich sagen, macht's auch Spaß, drüber zu meckern. Und es ist auch ein schöner und praktischerer Vergleich zur PlayStation, weil man eben viel mehr die Unterschiede und Bruchstellen sieht. Ja, und jetzt können wir auch endlich darüber reden. Jetzt müssen wir nicht mehr reden, ja, die vermeintliche 720 wird wahrscheinlich das können und das können. Jetzt haben wir zumindest einen Namen. Wir haben großteilig die Infos, ja. Wir können die Fakten gegenüberstellen, großteilig. Und nach der E3 wissen wir dann nochmal mehr. Und dann kann sich der geneigte Konsolenspieler so langsam sich wirklich darüber, sich Gedanken darüber machen, welche Konsole er kaufen möchte oder ob er überhaupt nochmal eine Konsole kaufen möchte. Und nicht doch auf die Steambox oder ein Spiele-PC umsteigt. Das stimmt, ja. Das kann man dann endlich sich informiert meiner Empfehlung folgen. Ich glaube zwar nicht, dass das passieren wird, aber... Ich ja leider auch nicht. Aber ja, natürlich, du hast recht. Ich denke auch gerade nach der E3 sollten wir wahrscheinlich 90% der harten Fakten beisammen haben, sodass es dann ab dann sowieso sich wirklich eher nur noch im Detailbereich verändert. Ja, der Preis wäre noch interessant. Der Preis noch relevant, wobei ich relativ sicher bin, dass beide ungefähr dasselbe kosten werden. Ich meine, vom Prinzip her nutzen sie beide komplett die gleiche Hardware. Und ich glaube, Sony ist auch bewusst, dass sie damals, dadurch, dass sie ein ganz Stück teurer waren, doch als die Xbox, sich schon ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten haben. Ich gehe stark davon aus, was, glaube ich, branchenintern die meisten auch tun, dass sie beide ungefähr dasselbe kosten. Ich rechne werden. Mit $400. Ich rechne auch ungefähr mit $400, ja, bei beiden. Also entsprechend zwischen 350 und 400 Euro. Ja, meistens ist so $1 ist €1 in der Konsolenwelt, wenn es um was geht. Ja, ja, im Normalfall schon, aber ich meine, je nachdem muss man mal abwarten. Aber wahrscheinlich irgendwie so in dem Bereich 350 bis 400 Euro werden es dann wohl auch werden. Und entsprechend, ja... Gehe ich davon aus, dass beide definitiv ungefähr den gleichen Preis haben. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt unserer dieswöchigen Folge. Wie immer interessiert uns auf jeden Fall unsere Meinung. Wir haben schon... Eure Meinung, nicht unsere. Ja, unsere Meinung interessiert uns natürlich auf jeden Fall vor eurer Meinung. Aber auch eure Meinung ist manchmal relevant. Nein, natürlich, wir interessieren uns für eure Meinung. Völlig richtig, das war ein kleiner Versprecher. Wir haben auch schon als Joe einen kleinen Vorgeschmack auf die Folge am Dienstag über Uncommon Taste hat verlauten lassen, über Facebook auch schon Kommentare gekriegt. Ehrlich gesagt waren die überraschenderweise gar nicht so negativ. Vor allem, wobei es natürlich bei dem einen oder anderen Kommentar auch eher um spezifische und für Gamer relativ irrelevante Fakten ging. Trotzdem auf jeden Fall schon sehr cool. Schreibt uns unsere Meinung, schreibt uns eure Meinung, meine Güte, ich mach's schon wieder. Schreibt uns eure Meinung zur neuen Xbox. Schreibt uns auch vor allem auch mal eure Meinung zur PlayStation 4 und vor allem zum Vergleich Xbox und PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 4. Ja, seid ihr Konsolenspieler, dann sagt uns mal, wie auf der Basis der Sachen, die ihr jetzt wisst, wie würdet ihr euch entscheiden derzeit? Was hättet ihr gerne noch anderes gesehen? Was findet ihr super, was findet ihr schlecht? Alles interessiert uns auf jeden Fall. Ihr kennt ja die Channels, ihr könnt Kommentare hinterlassen bei unserer Facebook-Page, ihr könnt Kommentare hinterlassen unter der jetzigen Folge und uns auch E-Mails schreiben über uncommentaste@gmail.com. Und ja, wir hören uns dann wahrscheinlich in 2 Wochen wieder und dann ist ja auch schon Endspurt zur E3. Ja. Das heißt also, die E3 steht dann kurz bevor. Das wird dann die Pre-E3-Folge. Richtig, die Pre-E3-Folge und darauf im Anschluss wird dann wohl wahrscheinlich einiges im Laufe der nächsten 2 Wochen, dann wird wahrscheinlich einiges an E3-Info dann kommen und ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch nicht 2 Wochen warten, um alles zusammenzufassen, sondern werden definitiv zeitnah zu E3 schon einiges auf unserer Website haben. Entweder Blogbeiträge oder vielleicht auch schon einen kleinen Mini-Podcast. Wissen wir noch nicht genau, das werdet ihr wahrscheinlich dann in der Pre-E3-Folge auch noch erfahren. Auf jeden Fall lohnt es sich wieder einzuschalten und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns auf eure Meinung und eure Kommentare und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Genau, bis in 2 Wochen, bleibt gesund und genießt hoffentlich, dass bald der Sommer kommt. Richtig, das bessere Wetter. Mit dem Angrillen ist jetzt in den 2 Wochen auch wieder nichts geworden, weil meistens irgendwie Regen und Scheißwetter war. Dafür LAN-Party, das war auch ganz ausgezeichnet. LAN-Party, nur empfehlenswert. Wir haben Retro-LAN gemacht und sehr viel Spaß gehabt auf jeden Fall in einem sehr schönen 6er-Team. Sind wir unterwegs gewesen und haben uns gegenseitig als Aliens und Marines gejagt, sind in Warcraft unterwegs gewesen. Es war eine sehr spaßige Zeit. Also Jungs und Mädels, macht es gut, ihr bleibt uns gewogen hoffentlich und wir hören uns in 2 Wochen. Tschüss. Bis denn. Schon wieder genau 2 Stunden fast. Ich weiß gar nicht, wie das geschafft hat.